Melons! Ahoi, hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Merlin. Mein Name ist Joe. Und ihr hört gerade Uncommon Taste Podcast. Zu finden unter www.uncommontaste.de. Und die 45. Folge erwartet euch heute. Die letzte Folge vor der Gamescom. Da sind wir schon sehr gespannt drauf. Es sind nur noch wenige Tage, bis wir los gen Köln ziehen und uns dann volles Programm Spiele geben. Joe ist gerade derzeit noch mit seiner Masterarbeit beschäftigt, wie sie es gehört, bevor wir dann irgendwie Richtung nur noch spielen und sich um nichts anderes mehr kümmern ziehen. Wie geht's dir denn gerade, Joe? Erzähl doch mal. Ja, mir geht's ganz gut. Ich bin gerade ausnahmsweise mal wieder zu Hause, also der Podcast ist heute also ein bisschen getrennt, aber das muss uns ja nicht stören. Nö, wir sitzen ja eh mal in getrennten Zimmern, das macht ja gar keinen Unterschied. Sind wir aber auch lokal noch mehr getrennt als sonst. Das stimmt, ja. Wobei wir waren auch schon mal ein halbe Welt getrennt, also von daher stimmt. Wir geht das schon ganz Podcast gut hier. Ja, aus Japan. Also, genau, ich bin jetzt zu Hause bei meinen Eltern und habe mir jetzt auch gerade erzählt, dass ich mir ganz spontan Hatsune Miku Project Diva F gekauft habe und sehr begeistert bin von diesem Spiel. Also hier so als kleiner versteckter Tasty nebenbei. Das ist ganz gut angebracht, wir haben ja nachher eh keinen richtigen Tasty. Ja, ich verrate doch nicht schon alles. Tut mir leid. Das große Geheimnis, die große Überraschung am Ende dieser Folge. Joe ist also ein Rhythm-Spiel erlegen, völlig auf unerklärlicher Weise. Und ich weiß nicht, was hat Man in den letzten Tagen gemacht? Ich habe eigentlich auch, also gespielt habe ich quasi fast gar nicht, einfach weil gerade Besuch da ist, die kleinen Geschwister meiner Freundin sind da und wir haben gerade volle Packung irgendwie dann hier so Family-Zeit. Und ich würde auch so weitergehen, also so richtig viel Ruhe zum Spielen habe ich eigentlich nicht. Es sind noch 2 Tage, dann sind wir auf der Gamescom und danach bin ich dann noch im Urlaub mit Familie. Das heißt also insgesamt die letzten 3 oder beziehungsweise ja, jetzt die letzte Woche und die kommenden 2 Wochen, also 3 Wochen insgesamt, ist nicht viel mit Spielen. Und ansonsten halt so das übliche, die üblichen verdächtigen Spiele, Northgoth ein bisschen spielen, ein bisschen Smite, irgendwie sowas. Ich habe mal Path of Exile ausprobiert, einfach so just for fun. Ich will mir die ganzen Free-to-Play-Sachen so durchprobieren, die gerade irgendwie so angesagt sind. Und Banner Saga spiele ich gerade nebenher noch, was ganz, ganz, ganz fantastisch ist. Ich glaube, das muss man nicht nochmal tasten, oder habe ich vielleicht auch schon mal getastet, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber für alle, die auf Rundenstrategie spielen und auf... Ja, ich weiß auch nicht, einfach insgesamt, alle, die auch nur Rundenstrategie halbwegs interessant finden, sollten dieses Spiel spielen. Zum einen, weil es richtig gute Rundenstrategie ist und zum anderen, weil es eine tolle Welt, tolle Geschichte, toller Artstyle, extrem geiles Spiel. Bin ich tatsächlich sehr begeistert von. Auch gleich der nächste Mini-Tasty hier, wir schmeißen damit um uns. Ich habe sogar echt noch ein paar andere Sachen, auch, die ich eigentlich erwähnen wollte, aber naja, da kommen wir vielleicht nachher noch zu. Diese Folge erwartet uns auch wieder so einiges. Es gibt zum einen einige sehr interessante News auf jeden Fall und vor allem geht es dabei die ganze Zeit um ein fast zentrales Thema, das dann auch ein bisschen Hauptthema wird. Und dann am Ende in unseren Tasties werden wir so ein bisschen, ja, schon vielleicht über die Gamescom reden, aber du kannst dir mal eine Übersicht geben, was wir so genau haben diese Woche. Genau. Wir haben 4 News diese Woche und zwar, oder diese 2 Wochen jetzt, und zwar die erste, da geht's um den, ja, das Streaming-Service Twitch, das ja, so wie ich jetzt richtig verstanden habe, jetzt sehr wahrscheinlich, aber noch nicht komplett offiziell von Google gekauft wurde. Ja. Und welche Konsequenzen das eben für Streamer hat, für Leute, die sich Streams angucken, das betrifft natürlich auch vor allem Leute, die halt E-Sports verfolgen, wie das jetzt zum Beispiel Merlin tut. Deswegen wird Merlin euch dazu mehr gleich erzählen. Danach werde ich, das ist jetzt gleichzeitig News und gleichzeitig ein bisschen News-Update, werden wir wieder über Crytek reden. Wir hatten es ja schon von den finanziellen Schwierigkeiten, die Crytek hatte, und da hat sich jetzt in den letzten Wochen auf jeden Fall Neues ergeben. Es kam zu Firmenverkäufen, gab jetzt ein großes Interview auf Eurogamer mit dem CEO von Crytek, Sivat Yerli, und was da alles Interessantes bei rumgekommen ist, darauf werde ich nachher noch eingehen. Mhm. Dann kommen wir zu dem nächsten größeren Thema, und zwar hat Electronic Arts, also EA, eine Kooperation mit Microsoft bekannt gegeben, das sogenannte EA Access Programm. Das soll ein vielleicht, sag ich mal, PlayStation Plus ähnliches Programm werden, das erstmal nur auf der Xbox One erscheint und Leuten exklusiven Zugang zu bestimmten EA-Inhalten und Spielen geben soll. Damit werden wir euch gleich noch mehr dazu erzählen. Und ganz am Ende werde ich noch auf PlayStation Now eingehen. Ja, PlayStation Now ist jetzt in den USA in der Open Public Beta. Es kam bisher schon zu ersten, Missmut kam da auf, weil die Preise anscheinend sehr hoch sind. Die waren sie anscheinend in der Closed Beta auch schon. Wir haben die News aber damals noch nicht reingenommen, weil wir dachten, wir warten jetzt erstmal noch bis zur Open Beta, aber die Preise sind anscheinend sehr hoch. Welche Konsequenzen das hat und was wir davon halten, darauf werde ich jetzt gleich dann nochmal näher eingehen. Und das Hauptthema baut so ein bisschen dann auf diesen ganzen Themen auf. Also wir werden uns heute ein bisschen mit Games as a Service auseinandersetzen, also mit einem vielleicht künftigen Businessmodell auch in der Gaming-Branche, das wir vielleicht auch schon von anderen Branchen kennen, Beispiel Netflix aus der Filmbranche oder eben Spotify aus der Musikbranche. Der Vorschuss von EA oder auch PlayStation Now, PlayStation Plus sind das ja alles eigentlich schon Entwicklungsschritte hin zu diesem Businessmodell, und wir wollen ein bisschen darauf eingehen, welche Vor- und Nachteile sich dafür für Spieler ergeben, aber auch für die Publisher bzw. Entwickler, und ob das als Businessmodell eine Zukunft hat und was für Konsequenzen zum Beispiel auch auf sag ich jetzt mal, Ownership von Spielen in Zukunft haben wird. Das hat natürlich auch alles wieder ein bisschen mit digitaler Distribution zu tun, aber wir werden uns versuchen, da irgendwie auch klare Grenzen zu ziehen. Und ich glaube, es ist auf jeden Fall ein super spannendes Thema, und ich freue mich schon sehr auf diese Folge. Definitiv. Es ist vor allem, würde ich sagen, auch ein sehr, sehr, sehr aktuelles Thema, wie man jetzt ja schon an den drei Newsmeldungen, die da irgendwie direkt und indirekt mit zu tun haben, irgendwie absehen kann. Würde ich sagen, legen wir direkt los und beschäftigen uns erstes mal mit dem, was jetzt quasi wirklich am wenigsten eigentlich damit zu tun haben, nämlich, dass Google Twitch gekauft hat. Wie du schon gesagt hast, ist das jetzt immer noch so eine Sache. Grundlegend ist das Ding eigentlich durch. Wir wissen mehr oder minder, dass das der Fall ist, aber es gibt noch kein großes offizielles Google und Twitch jetzt Hand-in-Hand-Announcement, das wir alle noch so ein bisschen erwarten. Mehr oder minder ist das Ganze aber durch. Es gab schon Reports darüber, dass auf jeden Fall Verhandlungen stattfinden. Da wurde schon von 1 Milliarde gesprochen. Dann gab es eben von Leuten, die den Verhandlungen nahe standen, so wie es eben hieß, also aus halbwegs sicherer Quelle oder, naja, für Gerüchtequellen schon so sicher, wie es quasi geht, dass das Ganze tatsächlich über den Tisch gegangen ist und eben für 1 Milliarde Dollar eben Google Twitch gekauft hat. Das ist in der Hinsicht, glaube ich, relativ spektakulär. Zum einen, weil Twitch im Vergleich, ich meine, wir hatten ja schon vor kurzem eben, dass Google YouTube gekauft hat für 1,6 Milliarden ungefähr, damals war das. Und jetzt haben sie eben auch Twitch gekauft. Das Interessante ist halt eben, dass Twitch, tja, zum einen erstmal wesentlich kleiner und auch wesentlich jünger ist. Ich meine, Twitch existiert seit 2 Jahren in der Form. Und ist natürlich jetzt auch einfach, wenn man es mit YouTube vergleicht, einfach, weil YouTube halt einfach so in der Mitte der Gesellschaft quasi ist, natürlich auch eigentlich nur für Gamer interessant. Es gibt eigentlich nichts anderes auf Twitch als streamende Gamer. Trotzdem ist es in derzeit schon relativ riesig geworden und natürlich auch ein super beliebter Service. Ich meine, gerade was eben E-Sports angeht, sämtliche großen E-Sports-Events werden eben live auch gestreamt und im Normalfall auch immer über Twitch. Es gibt natürlich auch Konkurrenzplattformen wie Azubu zum Beispiel oder eben auch sowas wie YouTube Stream, aber ja, Twitch ist halt eben da die größte Plattform und damit hat sich Google mehr oder minder eigentlich auch das Monopol auf Streaming allgemein gesichert, weil, wie gesagt, die beiden größten Anbieter sind eben YouTube und Twitch und die gehören jetzt eben beide Google. Ist also relativ interessant. 1 Milliarde Dollar ist natürlich auch wieder ein Riesending. Wenn wir mal ehrlich sind, ist das halt übertrieben viel. Ist natürlich aber auch, wie gesagt, je nachdem, was sie damit machen wollen, denke ich, eine relativ gute Zukunftsinvestition. Ich glaube, Twitch kann nur noch größer werden und es geht jetzt nicht nur noch rein um dieses eben, ja, zum Beispiel Gamer-Streamen, sondern eben auch zum Beispiel, dass es eben um E-Sports oder um andere Sachen geht. Also alles, was eben mit Stream zu tun hat, läuft eben super gut über Twitch. Und Twitch wurde jetzt ja auch gerade in letzter Zeit immer größer, weil es eben integriert wurde in die Xbox One, in die PlayStation 4. Da wurde auch ein großes Ding draus gemacht. Es wurde von Anfang an schon immer wieder drüber geredet, dass man direkt einfach während man spielt, schon streamen kann über Twitch und sowas. Also es ist definitiv schon ein relativ großes Ding. Noch gerade dazu nebenher, Twitch hat dann auch gleich einige Änderungen angekündigt, was quasi den Umgang eigentlich mit VODs, also mit Videos on Demand angeht. Twitch war früher so, dass es eigentlich immer komplette Stream-Sessions, also alles, was gestreamt wurde, wurde komplett als VOD gespeichert und das wurde dann auch für immer gespeichert, egal wie lang es war. Man konnte dann einfach noch Highlight-Reels erstellen, die auch eine beliebig große Größe hatten oder eine große Länge hatten und dann entsprechend auch für immer gespeichert wurden. Das hat natürlich dazu geführt, dass halt einfach endlose Mengen an Datenspeicher dafür draufgegangen sind, um eben das zu um eben das alles ja aufzunehmen an Daten. Sie haben das Ganze jetzt eingeschränkt und haben halt eben gesagt, dass jetzt eben Videos on Demand, je nachdem, ob man eben Twitch-Partner ist, ob man da Subscriber ist, ob man da irgendwie Content-Creator ist, also je nachdem, in welcher Art und Weise man eben mit Twitch arbeitet, je nachdem werden diese Videos dann eben gespeichert quasi, die Videos von Streams. Highlight-Videos sollten ursprünglich auch nicht für immer gespeichert werden und sollten vor allem auch nur eine gewisse Länge haben dürfen. Das haben sie allerdings mittlerweile wieder geändert, das heißt also Highlight-Reels dürfen wieder so lang sein, wie sie wollen und sie werden auch immer für ewig gespeichert auf jeden Fall. Muss natürlich auch dazu sagen, die Videos on Demand sind letztendlich der kleinere Teil von Twitch. Also Twitch ist weniger eine YouTube-mäßige Plattform, wo man sich eben diese älteren Videos anguckt, sondern wirklich eine Plattform, wo man einfach beim Stream zuguckt. Ich glaube, Highlight-Videos sind da noch quasi das Größte in der Hinsicht. Was, glaube ich, wesentlich mehr Kontroverse hervorgebracht hat, war dann die zweite größere Neuerung. Sie haben nämlich ein Audio-Recognition-Programm eingeführt, das sämtliche VODs scannt und flaggt, wenn da eben Copyright-geschützte Musik drin ist. Und diesen Teil des Videos, in dem die Musik eben vorkommt, der Teil wird einfach komplett gemutet. Da haben sich viele Leute super drüber aufgeregt und haben gleich gesagt, naja toll, die meisten Streamer spielen halt nun mal einfach von sowas wie Pandora, was es ja bei uns hier nicht gibt, aber sowas ähnliches wie Spotify, eben so Online-Radiosender, wo man sich seine eigenen Playlisten zusammenstellen kann. Spielen halt eben ihre eigene Musik im Hintergrund, während sie streamen, haben selten die Spielemusik an und selbst die würde ja theoretisch schon aus Copyright fallen. Und das heißt also, es läuft immer Musik im Hintergrund und damit werden quasi einfach alle VODs letztendlich gemutet durchgehend. Das Lustige war auch gleich, dass natürlich das erste Video, das davon betroffen war, ein Video von Twitch selbst war, wo eben auch Copyright Musik drin war. Sie haben jetzt schon gesagt, es wird auf jeden Fall keine, in Zukunft auch und auch jetzt derzeit, keine Pläne dafür geben, dass man das Ganze auch während des Livestreams macht, dass also während des Livestreams schon quasi gecheckt wird und dann eben geflaggt wird, sodass Livestreams irgendwie abstürzen könnten. Trotzdem ist natürlich das Problem, wenn die Leute eben wollen, dass ihre Viewer sich später dann auch die Videos von den Streams angucken können, dann werden sie natürlich auch während des Streams schon nicht Copyright-geschützte Musik einspielen, weil das wird dann ja letztendlich eh nur gemutet und das bedeutet dann, dass man sie selbst auch nicht mehr hört, während sie reden. Ist also super, super kontrovers. Viele Leute haben sich da sehr, sehr drüber aufgeregt, irgendwie sowas. In-Game-Musik wird anscheinend nicht geflaggt werden. Das haben sie auch schon gesagt, dass sie das zumindest nicht vorhaben. Da haben sich auch schon viele Leute drüber Gedanken gemacht und viele Streamer haben dann sogar schon angefangen, nicht nur, dass sie gar keine normale Musik laufen hatten, sondern einfach auch die In-Game-Musik ausgemacht haben. Dann wird es natürlich irgendwann wirklich super langweilig und ich als jemand, der durchaus regelmäßig auf Streamer schaut, muss sagen, es gibt einfach nichts Schlimmeres als ein Streamer, der halt nebenher einfach spielt und entsprechend auch konzentriert ist und natürlich nicht durchgehend redet, dabei zuzusehen, wie er halt spielt. Man hört aber gar nichts außer Ingame-Sounds. Es gibt nichts Langweiliges und irgendwie auch Komischeres, als jemandem dabei zuzugucken, wie er schweigend vor dem Rechner sitzt und man nichts hört außer leichtes Klinken und Glocken, die halt im Spiel passieren. Also super, super komisch. Muss man jetzt einmal abwarten, wie das letztendlich läuft und wie das dann auch wirklich dann seine Auswirkungen hat auf die Leute, die eben streamen und eben die Leute, die halt ihre VODs halt eben auch hochladen und für die Viewer bereitstellen. Diese Software, es gibt mittlerweile, haben sie eingeführt, einen speziellen Button, den man klicken kann, um quasi darauf hinzuweisen, dass gewisse Dinge vielleicht fälschlich markiert wurden. Sie haben selbst schon eingestanden, dass das System natürlich noch nicht perfekt ist und entsprechend auch manchmal fälschlicherweise Sachen gemutet werden, die nicht gemutet werden dürften. Das heißt, das kann man dann eben anzeigen, damit Twitch das überprüft. Trotzdem immer noch sehr, sehr schwierig und muss man mal schauen, wie das dann letztendlich dann quasi so ein bisschen sich in Zukunft auswirkt. Vor allem, weil viele Leute ja gesagt haben, naja, Twitch macht das letztendlich auch nur, weil sie jetzt eben von Google gekauft wurden und quasi schon so ein bisschen in diese ganze Google-YouTube-Richtung rudern. Und wahrscheinlich, wenn sie nicht gekauft worden wären, hätten sie das wahrscheinlich letztendlich nicht gemacht. Ja, muss erst mal schauen. Ich muss auch sagen, ist natürlich schon so ein bisschen negativ, aber an sich macht eigentlich Sinn, dass es gekauft wird. Es war irgendwie absehbar. Es ist halt die größte Plattform in dieser Hinsicht und Streaming wird halt immer größer. Was soll man sagen? Ist irgendwie 1 und 1 zusammen ergibt halt 2 und das ist in dem Fall Google. Sonst hätte es halt irgendwann Facebook gekauft oder so. Also oder Apple. Irgendeine große Firma. Oder Apple. Irgendwer hätte es dann sich unter den Nagel gerissen. Da war ja quasi mitzurechnen. Das sind so quasi die wichtigsten Fakten zu dem Thema. Ja, hab schon wieder ein bisschen sehr weit ausgeholt, fällt mir auf. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ich benutze Twitch halt noch recht wenig. Ich habe auch schon überlegt, ob ich irgendwann mal vielleicht dann auch mal die Twitch-Funktion auf der PS4 benutzen soll, wenn ich dann erstmal richtig viele Spiele dafür habe und dann auch viel darauf spiele. Allerdings weiß ich auch gar nicht, wie gut unsere Internetleitung jetzt zum Selbststreamen geeignet ist. Ich glaube, ich meine, der Upload ist natürlich aber ich glaube, letztendlich ist das nicht so das Riesending. Müsst ihr mal ausprobieren, auf jeden Fall. Irgendwann könnt ihr dann Joe beim, oder mich halt, mich beim PS4-Spielen zusehen. Wenn es mal richtig, richtig gute Spiele für die PS4 dann gibt. Bloodborne. Zum Beispiel. Ja, jedenfalls, das mit dem, dass wenn die Töne gemutet sind, dass es dann auf jeden Fall super komisch klingt, kann ich nachvollziehen. Ist halt wie bei so Geisterspielen im Fußball, wo dann das Gefühl hast, irgendwie, da fehlt irgendwie etwas. Das ist super awkward und zeigt auch wieder, wie wichtig eigentlich Musik auch in unserem täglichen Leben ist und in Videospielen sowieso. Allerdings. Aber ansonsten, weiß nicht, wie du schon gesagt hast, war absehbar, ist logisch, dass es jetzt auch Google war, überrascht auch niemanden. Also es ist auf jeden Fall nicht sowas wie Facebook auf Oculus, wo ich dann doch nicht so ganz damit gerechnet habe, dass es Facebook Allerdings. Auf. Also von daher, mal abwarten, was da jetzt kommt. Es ist auf jeden Fall ein Riesending, Riesendeal. Gut für Google, denke ich. Ja, definitiv. Und letztendlich gut für Twitch kann ja eigentlich nur noch größer werden. Schauen wir mal, was da letztendlich passiert. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir über zu Crytek. Genau, wir hatten ja schon, weiß nicht mehr, vor 2 Wochen oder vor 4 Wochen darüber berichtet, dass Crytek ja finanzielle Probleme hat, dass es dann auch zu fehlenden Lohnzahlungen der Mitarbeiter gekommen ist und es da auch dementsprechend Unmut von der Mitarbeiterschaft gab. Und jetzt im Laufe der letzten Woche wurde jetzt verkündet oder hat Crytek jetzt in einer Pressemitteilung verkündet, dass jetzt die ganzen finanziellen Probleme, die Crytek hatte, jetzt aus der Welt geschafft worden sind. Und zwar durch ein nicht näher detailliert bekannteren finanziellen Deal mit einem, egal, entweder Investor oder sonst irgendwas. So genau wollte Crytek sich nicht dazu äußern. Gleichzeitig hat man angekündigt, dass man das UK Crytek Studio und die Homefront IP, an Homefront hat UK Crytek zuletzt gearbeitet. Beide Sachen wurden komplett an Koch Media und deren Tochter Firma Deep Silver verkauft. Für die ja das eh gemacht wurde. Genau, auch, ne? Und die hat man jetzt auch noch abgestoßen und man hatte dann zuerst das Gefühl, dass dann vielleicht genau das dafür gesorgt hat, dass Crytek wieder aus diesem finanziellen Problem raus ist. Aber es kam jetzt gestern ganz frisch ein Interview mit Eurogamer, mit dem CEO von Crytek, nämlich Sevard Yerli, raus. Und laut dessen Aussage ist es so, dass sie mussten UK Crytek und die Homefront IP nicht unbedingt verkaufen. Dieser finanzielle Deal, auf den dann auch nicht mehr eingehen wollte, habe aber so viel Volumen, dass sie auch allein mit dem Deal schon aus dem aus den roten Zahlen rausgekommen wären. Aber er argumentiert halt damit, dass sie das verkauft haben, weil Crytek momentan eine Transformation durchmacht und auch diese ganze finanzielle Schieflage, wie sie gab, durch diese Transformation eben ausgelöst wurden. Und wie geht diese Transformation genau aus? Wir haben ja auch schon damals schon darüber geredet, dass Crytek ja augenscheinlich sich wegbewegt von diesen großen AAA-Retail-Games, sondern und sich stattdessen eher zu Free-to-Play-Spielen beziehungsweise zu Game-as-a-Service-Spielen oder Business-Modellen hin orientiert. Und eben genau das ist auch der Fall laut Yerli. Und das hat eben dazu geführt, dass man die ganze Firmenstruktur überarbeiten musste. Dabei sind natürlich auch Fehler gemacht worden, wie er einräumt. Aber jetzt mit diesem neuen Deal und mit der eigentlich komplett abgeschlossenen Transformation sieht er seine Firma jetzt auch wieder auf einem guten Weg. Es kam dann auf jeden Fall auch noch zu Unmut, auch unter den Leuten, die dann dieses Interview gelesen haben, weil auf die Nachfrage dann, wie das mir dann damals mit dem nicht gezahlten Lohn war, hat sich dann Yerli dann beschwert, dass sich die Mitarbeiter, dass sie so ungeduldig gewesen seien, dass sie schon bei diesen kurzen Verzögerungen, die es gab, also laut seiner Meinung nach, schon so schnell sauer geworden sind. Was bei vielen auf Unverständnis gestoßen ist, weil, wie wir ja wissen, dass bei ein paar Leuten mussten Monate auf ihr Gehalt warten und es auch nicht so ist, dass jeder Mensch jetzt so viel Geld jetzt, sage ich mal, immer auf seinem Konto zusammengespart hat, dass man das auch ein paar Monate ohne Gehalt überleben kann, wenn man Miete zahlen muss, Versicherung und alles, was irgendwie da drum dran gehört. Fanden dann alle sehr wenig sympathisch und auch diese ganze Geschichte, dass man in Free-to-Play eben die Zukunft sieht und Game as a Service und wir müssen auf diesen Zug unbedingt aufspringen, weil das ist, wo wir das Gefühl haben, dass wir da am meisten Profit damit machen können. Ich weiß nicht, also wir haben da auch schon mal drüber geredet, aber Crytek, die Firma, die ja eigentlich für diese richtigen Grafikbombasten bekannt sind, die CryEngine haben, eine der ja most powerful Graphic Engines in the world. Das ist schon komisch, dass genau diese Firma jetzt versucht, vor allem mit Free-to-Play und diesen anderen, sag ich mal, ähnlichen Businessmodellen Geld zu machen. Weiß nicht, das ja, so die beste Entscheidung ob das so ist. Die Entscheidung ist. Vor allem, also die Spiele, die sie jetzt halt momentan in der Pipeline haben, sind halt, sie haben ja letztens erst, glaube ich, dieses Warface jetzt auch im Westen rausgebracht. Das ist ein Free-to-Play-Ego-Shooter, der anscheinend bisher aber nur in Russland gut läuft und im Westen bisher eigentlich relativ, ja, gefloppt ist. Sie haben dieses, ich weiß gar nicht mehr, Arena of Fates oder so, MOBA in der Mache, was aussieht wie ein stinknormales 0815 MOBA. Und dieses Hunt haben sie jetzt angekündigt, was jetzt, wo sie jetzt auch gesagt haben, das sollte ursprünglich von Crytek Austin, also in Amerika, entwickelt werden, aber jetzt haben sie die Entwicklung doch nach Frankfurt rübergeschoben, während sich jetzt Austin doch noch hauptsächlich um die CryEngine kümmern soll und auch da irgendwie das dann auch zu Unmut gekommen ist mit der Kommunikation und so weiter. Ich weiß nicht, ob das alles so gut aussieht, wie Yerli das sagt. Ich bezweifle das ehrlich. Ich bezweifle, dass das der richtige Weg für eine Firma ist wie Crytek. Ja, allerdings. Ich meine, da haben wir ja schon das letzte Mal drüber geredet, dass es irgendwie so ein bisschen auch Unmut in der Firma gab, weil nicht ganz klar war, in welche Richtung es geht und warum man das überhaupt macht in dieser Richtung. Und ganz ehrlich, ich verstehe es auch bis jetzt noch nicht. Ich meine, wie du schon gesagt hast, es ist halt Crytek. Selbst jetzt gerade wird noch drüber geredet, dass eben Rise Throne of Rome natürlich ein relativ beschissenes Spiel war und das eigentlich keine Sau interessiert, dass es jetzt letztendlich auch noch für den PC erscheint. Aber viele Leute haben dann auch schon gleichzeitig wieder gesagt, naja, aber gleichzeitig ist es deswegen schon interessant für Leute gewesen, weil es halt mit Abstand schönste Spiel auf der Xbox One derzeit ist. Und definitiv ein super grafisch imposantes Spiel. Und auch auf dem PC wahrscheinlich, wenn sie es richtig portieren werden, wie was Crytek garantiert richtig gut hinkriegen wird, denke ich mal. Wird es auch auf dem PC definitiv ein grafisches Highlight werden wahrscheinlich. Und ich meine, das ist Crytek. Dafür sind sie doch bekannt. Ich meine, dafür haben sie sich Fans also damit haben sie sich Fans aufgebaut in den letzten 10 Jahren. Das hat alles so viel mit MOBA zu tun. Es ist halt genau das Gegenteil. Es ist genau das Gegenteil, was sie jetzt machen. Free-to-play MOBAs und AAA High-End-Grafik-Action-Spiele. Das sind genau das Gegenteil voneinander. Ganz, ganz, ganz merkwürdig auf jeden Fall. Ja, sie haben auch gesagt, sie wissen noch gar nicht, ob sie die Rise-IP weiter nutzen wollen. Er hat auch einen ganz interessanten Satz gebracht, dass sie bisher noch von den Xbox One-Verkaufszahlen ein bisschen enttäuscht sind. Es gab jetzt nichts, was mit PS4 zu tun hatte, aber dass sie da noch ein bisschen warten wollen, bis sie weiter in Next Gen anscheinend investieren. Das ist die Frage, ob sie überhaupt das noch tun, wenn sie jetzt diese Transformation machen. Also ich weiß nicht. Ja, ich finde, das ist alles sehr komisch. Es gibt da so ein paar Firmen, die sind halt vor allem vielleicht mehr für Style over Substance bekannt. Crytek mag eine von diesen Firmen sein, aber auch die haben ihre Existenzberechtigung. Und ich meine, sie laufen ja gut. Ich meine, guck dir an, wie riesig Crytek geworden ist als ein kleines Indie-Unternehmen. Das ist schon ziemlich beeindruckend. Und ich meine, sie sind nicht groß geworden mit Free-to-Play-Mobile-Spielen. Sie sind groß geworden mit, grafischen Bombasten. Schuster, bleib bei deinen Leisten, sagt man ja auch so schön. Allerdings. Ach, ich weiß auch nicht so genau. Naja, muss man jetzt ja auch in dem Sinne noch nicht groß bewerten, solange nicht irgendwie wirklich was daraus geworden ist. Mal schauen, wie es in Zukunft laufen wird. Mal schauen, wie gut sie fahren mit der Schiene. Und wie es dann eben in Zukunft weiterhin aussieht. Dass jetzt zumindest wieder die ganzen Leute bezahlt werden und die Umstrukturierung, die ja anscheinend schuld daran war, jetzt endlich abgeschlossen ist, das ist hier schon mal an sich gut. Ich meine, es gab einige Leute, die sich wirklich Sorgen drum gemacht haben, gedacht haben, naja, wer weiß, vielleicht scheitert das ganze Ding auch und Crytek geht einfach pleite. Das ist zumindest nicht der Fall. Jetzt warten wir mal ab, was sie in Zukunft machen und dann würde ich sagen, schauen, beurteilen wir auf ein weiteres, ob das jetzt wirklich gut funktioniert hat oder nicht. Dann würde ich sagen, gehen wir über zur nächsten News. EA Access, da wurde auch sehr kontrovers darüber diskutiert in den letzten Wochen. Für all die, das nicht mitgekriegt haben, was ich für fast unmöglich halte, aber naja, für all die, es nicht mitgekriegt haben. Es gibt derzeit ein neues Projekt von EA, eine neue Art von Subscription-Modell, das sie für ihre eigenen Spiele eingeführt haben, das jetzt auf der Xbox One gerade in die Beta gegangen ist. Beziehungsweise gerade in die Beta gegangen, vor anderthalb Wochen knapp. Und letztendlich läuft es darauf hinaus, dass es, wie du vorhin schon gesagt hast, was Ähnliches ist wie so ein Subscription-Modell, wie man das zum Beispiel von Netflix oder Spotify kennt. Man bezahlt im Monat $5 beziehungsweise $4.99 oder eben $29.99 für ein ganzes Jahr, wo man halt eben nochmal die Hälfte spart und kriegt dafür Zugang zu EA-Spielen und spezielle Rabatte. Die Spiele, die derzeit in der Beta eben verfügbar sind, sind eben FIFA 14, das neue Madden, Peggle 2 und Battlefield 4. Die sind komplett frei verfügbar, solange man subscribt. Das heißt also, so ähnlich wie PlayStation Plus, solange man eben subscribt bei dem EA Access Programm, kann man diese Spiele einfach so viel nutzen, wie man eben möchte. Gleichzeitig kriegt man außerdem auf fast alle anderen Spiele 10% Rabatt auf DLCs und es wird wahrscheinlich auch noch spezielle Sales geben, die eben dann davon betroffen sind. Wieder ähnlich wie PlayStation Plus quasi. Das Ganze ist, wie gesagt, in die Beta gegangen und läuft jetzt derzeit. Es ist auch schon angekündigt worden, wie es dann eben in Europa ist. Also zumindest wissen wir jetzt schon Preise für Pfund. Das sind eben 3,99 £ im Monat und dann eben entsprechend hochgerechnet ungefähr 18, 19 Pfund für 6 Monate. Für 6 Monate, für ein halbes Jahr. Wurde hauptsächlich, glaube ich, kontrovers diskutiert, weil viele Leute gesagt haben, was soll das? Das ist totaler Unsinn, da sind nur scheiß Spiele drin, bla bla bla bla. Ich muss persönlich sagen, ich finde es ehrlich gesagt relativ cool. Das Problem für mich ist eigentlich, ich bin sogar jemand, ich mag EA nicht besonders. Und ich meine, das ist kein Geheimnis, wer mag EA heute nicht besonders? Sind wir mal ehrlich, EA ist so der Inbegriff des gesichtslosen Multimedia-Riesenkonzerns, der sich einen Scheiß drum kümmert, ob die Spiele wirklich super sind oder sie den Leuten gefallen, die einfach nur Geld machen wollen. Trotzdem ist das an sich ein super Angebot. Wenn jetzt zum Beispiel für mich einfach auch BioWare-Spiele dabei wären, hätte ich mir das, glaube ich, ehrlich gesagt sogar schon geholt. Ich meine, wenn wir das mal umrechnen, das sind von mir aus 5 Euro im Monat und 30 Euro für ein halbes Jahr. 30 Euro für ein halbes Jahr. Klar, natürlich für ein ganzes Jahr. 30 Euro wäre ja quasi derselbe Preis sonst, wenn du es für ein halbes Jahr hast. Genau, also 30 Euro für ein ganzes Jahr. Da muss ich schon sagen, 30 Euro für ein ganzes Jahr und ich kriege da irgendwie 4, 5 Spiele, die mich interessieren dafür. Das ist doch absolut perfekt. Ich weiß gar nicht, warum es ist. Es müssen ja nicht immer heißen, dass es nur 4, 5 Spiele sind. Es kann ja sein, dass immer wieder auch neue reinkommen und rauskommen. Also das, sie haben ja schon, also es ist auf jeden Fall schon klar, dass ich da definitiv, wie gesagt, die Beta, sie probieren es aus mit den Spielen derzeit. Es wird aber auf jeden Fall ein wechselndes Raster geben. Es werden wahrscheinlich eher ältere Titel werden, aber ich meine, das ist ja bei PlayStation Plus letztendlich auch nichts anderes. Und ja, es, als nächstes wird es auf jeden Fall irgendwie, und es wird auch noch sowas wie Early Access quasi geben, also es gibt auf jeden Fall auch noch Zugriff auf, früheren Zugriff so demomäßig quasi auf Spiele, die rauskommen, als nächstes eben hauptsächlich Dragon Age Awakening, was glaube ich für die meisten interessant wird. Und soll auf jeden Fall dann noch weiter ausgebaut werden. Auf der PlayStation gab es das Ganze eben nicht, Sony hat gleich gesagt, naja, wir finden, dass es nicht besonders viel Value hat. Ich weiß nicht, ob das, ich meine, das war glaube ich eine Aussage schon auch zu EA Access an sich, aber ich glaube vor allem auch einfach in der Hinsicht, dass sie halt schon ein ähnliches Programm für $5 haben und das ist ja irgendwie kontraproduktiv. Wenn sie sagen, wir bezahlen nochmal $5 mehr und ihr kriegt quasi dasselbe bloß mit EA-Spielen. Kann ich schon verstehen, dass sie da in dem Sinne keine konsoleninterne Konkurrenz für ihr PlayStation Plus haben wollen. Das definitiv besser aufgestellt ist auch derzeit, so dass man entsprechend sagen muss, es hätte jetzt auch keinen großen Mehrwert. Sie müssen sich da jetzt irgendwie, glaube ich, nicht verstecken irgendwie mit ihrem Angebot. Ich glaube, PlayStation Plus bietet da dann noch ein bisschen mehr eben alleine, weil es publisherübergreifend ist und für jeden damit was dabei ist. Aber ich glaube, für Leute, die tatsächlich ein bisschen auf Sportspiele stehen und zum Beispiel sich auch für Battlefield interessieren, was ja nun mal einfach ein Riesenmarkt, ich meine, Sportspiele und der größte Multiplayer oder einer der größten Multiplayer-Shoot, den es gerade derzeit gibt, das betrifft tatsächlich einen riesigen Batzen von uns Spielerschaft. Ich meine, die Spielerschaft, die ihr Casual-Liga spielt, das sind genau die Spiele für die. Und für die, glaube ich, ist es einfach ohne Einschränkungen super. Also ich, ehrlich gesagt, finde das persönlich eigentlich nur gut. Ich bin jetzt mal gespannt, ob vielleicht noch andere Firmen eben in der Hinsicht nachziehen vielleicht. Wir werden da später auch noch im Hauptthema, denke ich, drüber reden. Ich meine, Ubisoft zum Beispiel würde ja auch in Frage kommen. Activision Blizzard. Ja. Das heißt also, das wird definitiv noch spannend, was da in Zukunft draus wird. Insgesamt einfach nur eine coole Sache, finde ich persönlich, wie gesagt. Also ich weiß nicht, was daran schlecht ist, wenn man irgendwie eben wie PlayStation Plus abonnementmäßig sich so ein Spiel holt. Bei PlayStation Plus regt es auch keinen auf, natürlich, weil es da auch ein übertrieben gutes Angebot ist, sind wir mal ganz ehrlich. Und da kann natürlich EA nicht mithalten, einfach weil EA nicht genug Spiele hat, um das in der Art, Form, Art und Weise anzubieten. Ansonsten trotzdem super interessant, finde ich, ehrlich gesagt. Und bin mal gespannt, wie das jetzt angenommen wird und wie das dann läuft. Also als ich die Ankündigung gelesen habe, muss ich auch sagen, ich habe gesagt, EA-Subscription-Modell, erstmal auf die Preise gucken. Habe ich auf die Preise gesagt, ehrlich gesagt, das ist richtig gutes Value, Mann. Je nachdem, ja, wie das dann, also es gab, gibt ja noch keine richtigen also Regeln, so von wegen, welche Spiele rein und wieder rausgehen. So wie ich das verstanden habe, ist es zumindest in dem Sinne unterschiedlich wie bei Plus, dass wenn man, also man hat immer nur dann, man hat immer nur Zugriff auf die Spiele, die drin sind. Also nicht, wenn sie schon raus waren, also wenn sie, so wie ich weiß, wenn sie rausgegangen sind, hat man automatisch auch keinen Zugriff mehr drauf, also man speichert sie nicht so wie bei PlayStation Plus, so habe ich das jetzt jedenfalls verstanden. Aber trotzdem, je nachdem, wenn sie das später noch erweitern, also größer machen, vielleicht ältere Titel auch für eine ganze lange Zeit, keine Ahnung, in ein paar Jahren ist dann Mass Effect 1 dann auch vielleicht 10 Jahre alt und das lassen die vielleicht dauerhaft drin oder so. Kann ich mir schon vorstellen, dass da auch viele aufsteigen, vor allem du hast ja schon gemeint, EA, man mag, kann von EA halten, was man will, aber ich würde sagen, EAs Portfolio ist eigentlich das, was jeden Gelegenheitsspieler anspricht. Also, jetzt stell dir mal, man stellt sich vor, man hat einen Gelegenheitsspieler, der spielt halt mal seinen Shooter, der spielt vielleicht auch mal ein etwas seichtes RPG, dann seine Sportspiele. Für 30 Euro im Jahr muss er sich nie mehr drum kümmern, Spiele zu kaufen. Er hat das sein Battlefield, klar, ja, er hat Dragon Age, er hat FIFA, er hat Madden, Mass Effect, Mirror's Edge, also wie potenziell gesagt, kann, zumindest, ne? Ja, schauen, also potenziell, das aber, könnte, ja, da könnte alles mit reinfallen und ich weiß auch nicht, also wenn jemand mir sagen würde, naja, du spielst eh fast nur solche Spiele und du müsstest nur noch 30 Euro im Jahr ausgeben. Hallo? Also wo ist das Problem? Ja, richtig, also wo ist das Problem dabei? Und deswegen, also ich war dann auch erstmal positiv überrascht, muss ich sagen. Ich habe von EA, dann hätte ich dann eher andere Preise erwartet, wo ich dann gesagt hätte, naja, was denkt EA, wer will sich das holen? Und wenn dann jetzt noch andere Sachen drin sind, wie bestimmte Sales und Early Access, das mag jetzt nicht jeden interessieren, aber das sind trotzdem so Sachen, wenn man sagt, naja, man followt den vielleicht dieses Spiel eh, also ich würde jetzt mal wie Merlin auch behaupten, es gibt keine richtigen EA-Fans, aber es gibt schon Fans von EA-Serien, definitiv. Ja. Und von Studios, die halt zu EA gehören. Genau, also deswegen, ja, weiß auch nicht, also dass Sony, dass sich da jetzt geäußert hat, von wegen, dass es kein richtiges Value ist, das nehme ich denen nicht ab. Ich glaube, das ist natürlich auch eher PR-Dings, dass man da, sag ich mal, auch wie gesagt, wie du auch schon gesagt hast, Plus verteidigt und natürlich dann auch, je nachdem, ich weiß ja nicht, ob sie wirklich in Gespräch mit EA waren oder ob sie das jetzt auch so ein bisschen als Trotz jetzt gesagt haben, weil EA das jetzt nur mit Microsoft abgemacht hat, aber... Ja, ich meine, sie haben ja, also Sony selbst hat gesagt, sie wären wohl in Gespräch gewesen. Ja. Es gab und außerdem heißt das ja auch gar nicht, dass Sony jetzt irgendwie mit EA im Clinch ist, weil das im jetzt, also der Monat, der jetzt angelaufen ist, PlayStation Plus, ist Crysis 3 mit drin, ist auch von EA gepublished, also... Ja. Von daher... ja, wir werden auf jeden Fall nachher auf jeden Fall noch auf die anderen Sachen eingehen, so Xbox Games with Gold und PlayStation Plus, aber man merkt schon, in welche Richtung diese Folge heute geht, weil... Es gibt jetzt einfach super viele News in diese Richtung. Ja, ja, also weil dann würde ich auch schon zur nächsten übergehen, wenn du dazu ja, nichts sagen hast. Und zwar geht es um PlayStation Now, was hier auch so in Zukunft so als das gesehen wird, so als Zukunft für die ganze, das ganze PlayStation-Ökosystem angesehen wird, nämlich das Streamen von ganz vielen PlayStation-Spielen über Generationen hinweg auf verschiedene PlayStation-Systeme beziehungsweise auch auf Sony-Systeme, also nicht nur auf die eigenen Konsolen beschränkt, sondern auch auf Tablets und Fernseher und so weiter. Und das Ganze war jetzt in der Closed Beta in den USA und ist jetzt in die Public Beta gegangen, also in die Open Beta. Und was anscheinend auch schon viele während der Closed Beta mockiert haben, waren die sehr hohen Preise und die haben sich jetzt für die Open Beta auch nicht geändert. Und auch ich, als ich dann mir das erstmal durchgelesen habe, dachte ich so, mal gucken, wie sind denn die Preise wirklich? Und ich muss schon sagen, die Preise sind extrem gesalzen. Also ja. Mal ein paar Beispiele. Zum Beispiel, fangen wir mal an mit Metal Gear Solid 4, was ja schon ein bisschen älter ist. Da geht's los mit $15 für 90 Tage. Und für 4 Stunden $5. Dann geht es aber schon weiter. Deus Ex Revolution kostet für 90 Tage $30. Und für 4 Stunden ganz $5. Für 30 Tage $15. Und bei noch neueren Spielen, zum Beispiel Formel 1 2013, wollen die ohne Scheiß $50 für 90 Tage Subscription. Oder 50 ich mein, für... Ich glaube, in Amerika kostet halt ein neues Spiel maximal $50, wenn es auch noch ein Last-Gen-Spiel ist. Warum sollte ich mir für $50 das für 90 Tage ausleihen, wenn ich es auch ganz haben könnte, danach wieder verkaufen könnte und dann sogar noch weniger bezahlt habe? Also, yep. Wer will das nutzen? Also bei diesen Preisen? Das ist mir, keine Ahnung, also, mir schließt sich, für wen das jetzt gedacht ist, weil diese Preise sind wirklich, ja, Humbug. Was ja. Anderes kann ich dazu gar nicht sagen. Und es gab natürlich jetzt viele Journalisten, die Sony kontaktiert haben. Sie gesagt haben, ja, das ist alles noch Beta und wir überlegen uns natürlich auch noch andere Modelle und alle warten halt darauf, dass es endlich ein Subscription-Modell gibt, weil es ja eigentlich das ist, was das Ganze erst überhaupt viable machen würde. Ja. Keine Ahnung, wie das dann aussehen würde, ob das dann der Zugriff auf die ganze Library ist, was ich bezweifle. Aber zum Beispiel... Ja. $20 oder was weiß ich, $10 im Monat, $15 im Monat man hat Zugriff auf 6-7 Spiele oder so, maximal. Zum Beispiel. Also so das zum Beispiel, weil wie das so bei Online-Videotheken ja. so der Fall ist zum Beispiel. Ja. Und sowas müsste halt kommen, weil ich sonst ehrlich gesagt keine Zukunft für dieses Programm sehe. Ich meine, ich weiß nicht, wie teuer dieses ganze Streaming momentan ist. Ich kann mir schon vorstellen, dass die Technologie noch durchaus vielleicht ein wenig in den Kinderbeinen steckt und so weiter, aber trotzdem, mit diesen Preisen wirst du keine Kunden da rauslocken. Also, da muss Sony auf jeden Fall dran arbeiten und ich denke, sie werden genug Feedback in diese Richtung kriegen, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass es annähernd irgendwelche Leute gibt, die sagen, voll cool, Sony, dass ich das jetzt machen super. Kann. So will ich das auch haben. Ja, natürlich. Und zumindest haben sie schon auf diese ganzen Anfragen so anscheinend schon reagiert, also ihnen ist das bewusst und man muss ja immer abwarten, was kommt, aber auch ich muss sagen, also bei diesen Preisen kaufe ich mir auch lieber alles. So, also warum auch nicht? Ja, also ich muss auch sagen, das große Problem ist tatsächlich, wenn du relativ schnell in den Bereich kommst, dass du dir für den Preis, den du für den Streaming-Service bezahlst, das ganze Spiel kaufen kannst. Und damit keins der Probleme hast, die du damit sonst hättest. Gerade so ein Formel-1-Spiel, du hast keine Probleme mit Serververbindung, falls es irgendwelche Probleme gibt. Du hast da kein Problem mit sonst irgendwas. Du kannst einfach das Spiel, und wenn du es in 3 Monaten nochmal spielen willst, dann spielst du es halt in 3 Monaten, ne, nach 3 Monaten nochmal. Auch diese ganze Sache, ich meine, ich weiß gar nicht, wie das ist zum Beispiel. Ist es wirklich tatsächlich einfach Spielzeit, die du als Guthaben hast? Oder nee, das ist wirklich der Tag des Besitzes, wie bei einer Videothek halt auch. Ja, tatsächlich, ich wollte sagen, das ist nämlich auch das große Problem. Zum Beispiel auch sowas wie 4 Stunden oder so ein Gedödel, dass du halt sagst, okay, 4 Stunden für $5, finde ich schon zu viel. Aber ich kann nicht mal, wenn ich die 4 Stunden am Stück nicht spielen kann, kann ich es nicht mal nutzen. Wenn ich weiß, ich habe jetzt halt 3 Stunden Zeit, dann verfällt halt die letzte Stunde. Die ich nicht auch nochmal irgendwie, weil ich dann irgendwie zustimme, oder selbst wenn ich nur einkaufen gehen muss. Ich meine, du musst wirklich einfach sagen, damit sich das lohnt, muss ich ab jetzt 4 Stunden lang auf meinem Hintern sitzen. Es ist nicht zwischendurch mal was kochen. Es ist nicht irgendwie, es ist jetzt 16 Uhr, um 18 Uhr will ich was essen. Das heißt, ich muss zwischendurch eine Unterbrechung von einer halben Stunde, Stunde machen. Das läuft halt nicht, du hast halt für die 5 Stunden bezahlt. Und ich meine, also, ich fand das teuer. Also genau diese 4 Stunden Formel 1 kosten halt $7. Und ich meine, für $7 kann ich mir ein ganzes, keine Ahnung, kann ich mir Indie-Spiele auf Steam kaufen oder selbst ganz große Spiele auf Steam kaufen und hab sie für immer. Also selbst die meisten Spiele einmal durchspielen, die sagen wir mal 8 bis 10, 12 Stunden dauern, auch heutzutage noch. Selbst ein Shooter, der nur 8 Stunden dauert und damit relativ kurz ist, selbst den durchzuspielen, kostet dich dann ungefähr halb so viel, wie das Spiel einfach zu kaufen. Wenn du es danach noch weiterverkaufen kannst, hast du wahrscheinlich letztendlich genauso viel bezahlt, aber du hast das Spiel besessen, hattest keinen Stress, dass du es halt in den 8 Stunden back-to-back durchspielen musst. Auch das ist halt so eine Sache. Ich will ein Spiel durchspielen und miete es mir dann für 8 Stunden, weil es nur 8 Stunden dauert, theoretisch. Dann muss ich aber auch 8 Stunden am Stück spielen. Und wie soll denn das funktionieren, bitte? Also es ist auf jeden Fall tatsächlich, ich muss auch sagen, also ich bin auch echt ein bisschen vom Kopf gestoßen, wie sie sich denken konnten, dass das überhaupt funktionieren konnte. Ich meine, also ich meine, es ist noch Beta, das kann man vielleicht zumindest noch sagen. Aber das ist auch die Sache, ich meine, na klar ist noch Beta, aber gleichzeitig muss ich denken, auch über die Beta musst du doch vorher nachdenken und selbst dann musst du vorher denken, wahrscheinlich wird das nie funktionieren. Warum es für die Beta so machen, wenn man schon von vornherein weiß, dass es nicht funktionieren wird? Ich finde, das hätte man wissen können, dass das eigentlich so nicht funktioniert, dass es zu teuer ist. Ich meine, wer weiß, was da noch für Faktoren mit reinspielen. Es ist eine Sache, wie du es mit den Publishern regelst, wie viel Geld musst du dafür verlangen, damit es sich für dich noch lohnt und. Es ist halt so eine Sache, die auch ein bisschen schwer zu sagen ist natürlich. Ne? Ich meine, ja, wir können natürlich nicht einfach sagen, das ist total dumm und kacke, wenn jetzt halt EA sagt, nö, ihr müsst das so machen, sonst nehmen wir unsere Spiele da einfach klar raus, dann wird es natürlich irgendwann schwieriger. Also kann ich in der Hinsicht vielleicht schon nachvollziehen, aber es ist trotzdem immer noch völlig unmöglich, finde ich. Ja, das ist ja eben auch die Frage, worauf wir gleich auch noch kommen werden, wie das dann genau mit der Verteilung sozusagen aussieht. Ich meine, Sony hat ja in seinem Portfolio, also in der Portfolio der PlayStation ja so viele Third-Party-Spiele und die Publisher da wollen ja auch irgendwas davon haben, wenn das jetzt auch über PlayStation gestreamt wird. Von daher, genau, muss man auch mal überlegen, wie das dann eigentlich geregelt ist mit den großen Publishern. Also da gibt es bestimmt so ein paar Unbekannte, die auf die wir einfach keinen Zugriff haben, aber trotzdem ist das so auf jeden Fall nicht viable. Nee, definitiv nicht. Das stimmt allerdings, ja. Ja gut, dann würde ich sagen, gehen wir auch ins Hauptthema über, nachdem wir jetzt eh schon die ganze Zeit mehr damit drumherum geredet haben. Können wir ja auch einfach mal direkt reingehen. Ja, das Hauptthema, wie du schon gesagt hast, ist heute so ein bisschen Games on Demand. Da werden wir uns, weil es ein relativ großes Thema ist, versuchen so ein bisschen irgendwie halt an die beiden etwas größeren, unterscheidbaren Faktoren zu halten. Zum einen ist das sowas wie zum Beispiel PlayStation Now und ehemaliges... wie hieß es nochmal, Gaikai früher? Ja. Also Streaming-Services, wo du tatsächlich einfach nicht mal irgendwie das Spiel in irgendeiner Form zur Verfügung hast, sondern wirklich einfach nur sagst, ich streame das Spiel von woanders für ein Subscription, ja, für eine gewisse Fee. Und dann eben so Sachen wie zum Beispiel eben dieses EA Access oder einfach, ja, die Idee, die eben quasi dann eher ein bisschen vielleicht Netflix vertritt, in der Hinsicht, ich miete mir nicht ein einzelnes Spiel zum Streamen, sondern ich miete mir eben quasi einfach so, ja, ein Abo für einen Monat und kann dann quasi, hab dann Zugriff auf die ganze Bibliothek. Der große Unterschied in der Hinsicht ist natürlich vor allem dann auch nochmal, was dann wieder schwer auf irgendwie sowas wie Musik oder zum Beispiel Film übertragbar ist der Unterschied einfach, dass du halt, wenn du ein Spiel streamst, natürlich was ganz anderes, als wenn du ein Spiel dir runterlädst und dann spielen kannst, wann du willst. Das macht, glaube ich, auch nochmal einen großen Unterschied. Wir wollen dann einfach vor allem mal so ein bisschen darauf eingehen, ja, also das Ganze wird immer größer. Sowas wie PlayStation Plus steht kurz, PlayStation Now steht kurz bevor. Was dann der erste große Test ist, eben wie das Ganze dann eben läuft mit Internetverbindung. Ich meine, OnLive ist ja schon glorios gescheitert in der Hinsicht. Jetzt mal gespannt, ob sich irgendwas groß geändert hat oder ob das ist immer noch völlig eigentlich utopisch, dass viele Leute das wirklich sinnvoll nutzen können mit den eben Möglichkeiten, wie man eben Streaming derzeit mit derzeitigen Internetleitungen ja gerade nutzen kann. Nicht nur in Europa, sondern auch in Amerika. Ich meine, auch da gibt es eben noch ländliche Gegenden, wo das mit Internet wesentlich, wesentlich schwieriger ist, wenn du nicht gerade in einer Metropolregion lebst. Und natürlich einfach auch davon ausgehend, wie sieht das in Zukunft aus? Ist das vielleicht einfach so wirklich die Zukunft? Ich meine, was glaube ich als erstes schon einem als PC-Spieler ein bisschen in den Sinn kommt, ist natürlich, wie geil bitte wäre es, wenn es sowas geben würde wie ein Abonnement für Steam und du hast einfach einen Zugriff auf den ist ein Teil der Steam-Library, der von mir ist auch jeden Monat wechselt. All diese Dinge sind ja durchaus denkbar, durchaus vielleicht auch realistisch, wo es immer mehr in diese Richtung geht, wo man sich vielleicht vor Jahren noch gedacht hat, das wird sich nie regeln lassen, dass selbst so jemand wie Sony quasi so viele Publisher unter einen Hut kriegt und dann sowas wie zum Beispiel PlayStation Plus anbieten kann oder eben einen Streaming-Service, aber naja, es ist passiert, es steht vor der Tür. Dadurch werden dann vielleicht auch noch andere Dinge realistisch, mit denen man vorher nicht unbedingt gerechnet hätte. Und ich glaube, auch in die Richtung wollen wir vielleicht ein bisschen reden und diskutieren, was da vielleicht so ja in Zukunft noch möglich sein könnte, jetzt wo wir eben schon an dem Punkt angelangt sind, wo solche Dinge tatsächlich Realität werden. Und ob das vielleicht nicht sowieso einfach grundlegend sowas wie wirklich festes Spiele kaufen, ein Stück weit vielleicht einfach ablösen könnte, beziehungsweise einfach die digitale Distribution. Sowas wie Netflix hat Videotheken komplett obsolet gemacht, zu Recht auch. Warum sollte man noch in eine Videothek gehen? Ich meine, Spiele leiht sich eh kaum jemand, aber auch sowas wie zum Beispiel Steam. Ich meine, wenn ich mir quasi für ein Abonnement einfach die meisten Spiele, die so aktuell rauskommen, irgendwie, die mich nur so halb interessieren, sichern kann. Inwiefern ist dann noch wichtig, dass ich mir irgendwelche Spiele kaufe, von denen ich nicht 100% überzeugt bin, dass sie auf jeden Fall meine Lieblingsspiele werden, die ich auch in 10 Jahren nochmal spielen will. Für mich ist vor allem auch die Sache einfach das große Problem, ich habe es ja schon oft genug gesagt, ich bin ein Spieler, der spielt regelmäßig Spiele ein 4., 5., 6., 7. Mal und braucht dann auch nach 3 Jahren die CD noch oder eben das Ganze einfach als Eintrag in der Steam Library, damit ich es einfach auch nach 3 Jahren nochmal installieren und nochmal spielen kann. Aber für Leute, die zum Beispiel jetzt so ein Spiel einfach hauptsächlich nur einmal spielen, und auch du, Joe, gehörst ja letztendlich dazu, ist es ja super, super cool eigentlich, eben so ein Abonnementmodell zu haben. Ich meine, PlayStation Plus ist arguably wahrscheinlich das Beste, was dir in den letzten Jahren spielerisch passiert ist, oder nicht? Ich meine, was du alles an Spielen dafür hast, deine komplette Vita ist über PlayStation Plus versorgt. Quasi. Das heißt also, ich meine, gerade für Leute wie dich, die, wie gesagt, so ein Spiel nur hauptsächlich einmal spielen, für dich ist es mega geil. Wie viele Spiele du einfach noch auf deiner PlayStation installiert hast oder eben im Plus einfach drin hast, die du noch spielen willst, die du irgendwann mal spielen willst, die du wahrscheinlich sonst gar nicht erst gekauft hättest, ist ja schon ein super, super cooles System eigentlich. Ich meine, wir können jetzt einmal mit der derzeitigen Situation anfangen. Wir haben es gerade mit über EA Access geredet. Fangen vielleicht erstmal an mit der Unterscheidung zwischen Streaming-Service und Abonnement mit Spielen, die du dann in dem Sinne behalten kannst, beziehungsweise richtig runterlädst und einfach lokal spielst. Ja, also in meinem Streaming gibt's halt, wie du jetzt auch schon gesagt hast, noch nicht so viel. Mein PlayStation Now steht jetzt sozusagen in der Pipeline. Alles andere, was jetzt davor irgendwie war, ist ja glorios gescheitert, wie du auch schon gesagt hast. Und ich meine, bei PlayStation Now zumindest scheint es ja so zu sein, wenn ich jetzt die Berichte gelesen habe, von der technischen Seite jetzt mal vom Preis abgesehen, funktioniert das schon ganz gut. Kommt natürlich auch da wieder auf die Internetleitung an, wobei in Amerika wieder, wie glaube ich auch schon gesagt wurde, ist es zumindest im Durchschnitt so, dass die Internetleitung auf jeden Fall sehr viel besser funktioniert als jetzt zum Beispiel in Europa, vor allem weil Europa natürlich überraschenderweise ein Flickenteppich voller verschiedener Netze und Netzanbieter und so weiter ist, hat Amerika zumindest eine gute Struktur über das ganze Land verteilt und sie meinen schon auf jeden Fall, es funktioniert auf jeden Fall ganz gut. Zumindest also technisch sollte das einigermaßen funktionieren. Und ich glaube, das kommt da auch da dann in dem Sinne natürlich jetzt preislich auf den Preis an, auf die mögliche Subscription Modes, wenn Sony sich dafür entscheidet, das zu machen. Letztendlich jetzt im Stream-Bereich, glaube ich, ist es noch schwierig, jetzt richtig viel darüber zu sagen, weil wir einfach noch nicht so viel, sage ich jetzt mal, das jetzt in der Praxis erlebt haben. Ich glaube, was wir jetzt halt momentan viel mehr haben, sind halt wirklich diese Sachen mit diesen die Sachen wie PlayStation Plus oder Games with Gold, also Sachen, wo man das Gefühl hat, du besitzt die Spiele nicht wirklich, du leihst sie eigentlich nur, solange du diese Subscription hast, du hast also Zugriff auf diese Spiele, aber besitzt sie nicht wirklich, also zumindest im Fall von PlayStation Plus ist das so. Ich kann da mal vielleicht mal kurz drauf eingehen, das Xbox, das Games with Gold Programm auf der Xbox ist ja ein bisschen zweiteiliges Schwert, also auf der Xbox One funktioniert das genauso wie bei Plus, das bedeutet, solange man Mitglied bei Xbox Live Gold ist, kriegt man alle Spiele, die in dieses Angebot kommen, in seine eigene Downloadliste. Und selbst wenn sie aus der Downloadliste rausgehen, kann man sie immer noch darauf zugreifen, solange man Goldmitglied ist. Auf der Xbox 360 ist es so, dass diese Spiele dir wirklich geschenkt werden. Also das war ja eigentlich das, womit sie sich so ein bisschen von Sony abheben wollten. Also die zwei Spiele, die wurden einem auch wirklich geschenkt. Was aber dann halt dazu geführt, dass diese Spiele halt wirklich sehr alt waren, beziehungsweise dann halt, wo sich viele mokiert haben, naja, ist doch schon ganz cool, aber Gears of War hat erstens eigentlich jeder von uns schon, zweitens kriegst du das halt für $5 irgendwie beim GameStop hinterhergeschmissen. Ja. Also das Value war dann einfach nicht so wirklich drin. Und PlayStation Plus ist eben genauso wie bei der Xbox One. Solange man Subscriber ist, hat man Zugriff auf alle die Spiele, die man mal in der Liste hatte, beziehungsweise jetzt auch in der Liste sind. Und das ist dann auch für alle Plattformen verteilt, also PlayStation Vita, PlayStation 3, PlayStation 4. Momentan insgesamt immer jeden Monat 6 Spiele, auf jeweils 2 für jede Plattform. Und was dann totally dann eben 72 Spiele im Jahr ausmacht. Das muss man sich auch mal überlegen, wenn man alle 3 Konsolen hat, wie ich es zum Beispiel bin. 72 Spiele, kein Mensch, also zumindest normaler Mensch würde ich behaupten, spielt keine 72 Spiele im Jahr. Das würde nicht bedeuten. Und das bedeuten, sind halt nur Spiele, die du geschenkt kriegst. Was ja, also geschenkt in dem Sinne, ich meine, klar, du bezahlst natürlich deine Subscription, klar. Aber andererseits, das ist halt, je nachdem, also offiziell sind es halt 50 € für ein Jahr. Wenn du eine PlayStation 4 hast, brauchst du PlayStation Plus ja auch für Online-Multiplayer. Und von daher ist das halt schon super viel Value. Und ich meine, Van hat schon gesagt, als ich meine Vita gekauft habe in Japan, war sie schon voll mit Spielen. Also es, ja, es gibt so viele Leute, die sich halt jetzt überlegen, naja, sie haben jetzt, sind jetzt seit 2 Jahren PlayStation Plus Mitglied und sie haben ungefähr, keine Ahnung, 30, 40, 50 Spiele für die Vita, aber haben halt keine Vita. Und dann überlegen sie sich halt auch, naja, ich muss mir eigentlich ja nur Vita Hardware kaufen. Ich brauche gar keine Spiele für das Ding kaufen. Ist also, ich weiß auch nicht, wie du auch schon gesagt hast, man entdeckt so viele Spiele, wo man das Gefühl hätte, naja, es ist schon interessant, aber ich will jetzt kein Geld dafür ausgeben. Naja, lad's einfach mal runter, du hast sie jetzt eh drin und spiel's jetzt einfach mal. Ich bin auch dadurch erst auf Titel gekommen, wie Hotline Miami, wie Guacamele. Ich spiele jetzt auch gerade Dragon's Crown, wie verrückt, ist auch ein super Spiel. Und für Leute, die wirklich so das Gefühl haben, naja, ich muss jetzt auch nicht wirklich unbedingt die Spiele besitzen, ich muss es auch nicht unbedingt archivieren und dann irgendwann wieder spielen, also ich weiß nicht, also es sind einfach super gutes Wert. Es sind halt 72 Spiele im Jahr für 50 Euro. Also ich weiß gar nicht, wie man sich dann auch beschweren kann. Ich meine, klar, mittlerweile ist es natürlich auch so, es gab eine Zeit, da waren es richtig tolle Spiele drin. Jetzt kam es in den letzten Monaten auch mal vor, dass die Monate nicht so gut waren und haben sich auch viele Leute schon beschwert. Aber wenn man sich dann mal überlegt, naja, wir meckern hier schon auf extrem hohem Niveau. Allerdings, ja, das muss ich auch sagen, auf extrem hohem Niveau. Ich glaube, das ist aber auch tatsächlich der Unterschied. Ich glaube, das ist auch die Sache, warum sich viele Leute über EA Access nicht wirklich beschwert haben, aber gleich gesagt haben, na gut, ich meine, haben sich schon genug Leute beschwert, aber auch gesagt haben, dass sie quasi das als relativ dämlich empfinden. Ich muss auch sagen, ich finde es immer noch ein cooles Prinzip, aber andererseits funktioniert PlayStation Plus eben auch so gut, aus dem selben Grund, warum eben sowas wie Netflix und Spotify funktionieren, weil es eben ein Service ist, der super viele Sachen miteinander verbindet. Also da ist wirklich für jeden was dabei. Das heißt also, du hast dann ein Monthly Subscription, die du tätigst und kriegst dafür die ganze Bandbreite an Videospielen. Und das ist, finde ich, in der Hinsicht nochmal wichtig. Ich glaube, es geht nicht nur unbedingt darum, dass es halt nicht mal so ist, dass die Leute irgendwie, keine Ahnung, jetzt irgendwie das brauchen, diese riesige Bandbreite, sondern es ist halt eher darum, oder dass sie nicht bereit sind, quasi nur für einen Publisher so $5 zu bezahlen. Ich glaube, es geht eher darum, dass, wenn sie sich vorstellen, sie müssen jetzt auch noch für 3, 4 andere Publisher, die eben auch noch Spiele von, die sie interessieren, publishen, subscriben, dann bist du halt ruckzuck wieder im Monat bei 20, 30 Euro. Und dann hast du natürlich auch wieder einen riesigen Katalog, aber es gibt eben sowas wie PlayStation Plus, dass das Ganze schon für denselben Preis bietet, aber eben kommen Publisher unabhängig. Selber mit Netflix. Netflix ist da, ne, völlig offen. Ist scheißegal, welches Studio das Ganze jetzt irgendwie finanziert und produziert hat. Die Filme landen da unabhängig davon. Spotify genau dasselbe. Es ist halt ein riesiges Array an Musik. Da ist dann alles mit dabei. Von Sony Music, BMG und. Das heißt also, mit einer einzigen Subscription hast du dann quasi unter einem Dach alles vereint, was du brauchst. Und sowas, glaube ich, hätten die Leute eben unabhängig von der PlayStation auch ganz gerne. Und deswegen, glaube ich, ist auch EA Access so ein bisschen das Problem. Nicht, weil du nicht genug Value kriegst für das, was sie dir da quasi, ne, für das, was du bezahlst, sondern weil du halt eben damit dann schon einfach nur dich für EA subscribest und damit natürlich einen sehr kleinen Teil des Marktes, weil selbst wenn man einfach nur noch die anderen beiden Großen, nämlich Activision, Blizzard und Ubisoft damit dazu nimmt, selbst dann hast du immer noch, sagen wir mal, nicht mal 50% des Marktes abgedeckt und bezahlst aber dann wahrscheinlich potenziell schon $15 im Monat und musst dich vor allem um alle drei Sachen unabhängig kümmern. Und dann, wenn es tatsächlich irgendwie sowas sein sollte, dass dann irgendwie vielleicht über die Xbox ist natürlich nicht so das Riesenproblem, weil da laufen die Sachen ja quasi, ja, sagen wir mal, relativ Hand in Hand. Aber zum Beispiel würde ich mir vorstellen, wenn das Ganze über den PC laufen würde, ich müsste mir dann Origin runterladen, ich müsste mir den blöde Ubisoft-Dings da runterladen. Uplay, genau, was ich eh schon drauf habe, wegen irgendwelchen obskuren Spielen. Und gegebenenfalls irgendwas von Activision Blizzard, was vielleicht gegebenenfalls das Battle.net wäre, also der Battle.net-Launcher, dann habe ich drei verschiedene Programme, die ich alle einzeln zahlen muss, drei verschiedene Abbuchungen jeden Monat, um die ich mich kümmern muss, und ne, das ist alles super kompliziert eigentlich für etwas, was man, wie man jetzt ja schon sieht, auch besser haben könnte, weil Sony ja schon vormacht, wie es funktioniert. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das kleine Problem daran, dass man tatsächlich irgendwie eine eigene und in dem Sinne auch unabhängige Plattform haben müsste. Ich meine, natürlich macht Sony auch eigene Spiele, aber Sony ist als Spieleproduzent weit entfernt von EA und Activision und Ubisoft zum Beispiel. Das heißt also, wenn die das unter einem Dach vereinen, ist natürlich nochmal ein bisschen was anderes, als wenn zum Beispiel EA das machen würde. Die würden natürlich nie Ubisoft-Spiele in sowas reinbauen. Das heißt, man bräuchte wirklich einfach einen Dritten, der außerhalb steht und das Ganze nur vereint. Für einen PC gegebenenfalls Steam. Wobei ich mir nicht vorstellen kann, dass tatsächlich irgendwie... Also ich meine, das ist ja das große Problem. EA pusht ja Origin schon so sehr sie können. Es gab eine Zeit lang irgendwie Battlefield 4 konntest du kostenlos spielen für eine Zeit lang. Du hast Spiele geschenkt gekriegt. Wing Commander 3 hast du jetzt gerade geschenkt. Ich glaube, Mass Effect 3 gab es ja gar nicht auf Steam. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt auf Steam gibt jetzt. Nein, Mass Effect 3 kannst du immer noch nicht über Steam haben. Ich habe immer noch scheiß Mass Effect 3, muss ich mir immer noch über Origin runterladen. ich meine, es gibt ja auch immer wieder Incentives. So, ich habe auch Battlefield 1942 mir damals dafür geholt, geholt, was eben umsonst war, was du dir holen konntest. Es gibt jetzt gerade Wing Commander 3, konntest du für 2-3 Tage umsonst holen, wenn du angefangen hast. Space haben sie jetzt noch neulich verschenkt, glaube ich. Ich glaube, das war auch dabei, ja. Also sie versuchen halt so viel Incentive draus zu machen, wie sie wollen, aber es tut mir leid. EA, ich traue euch einfach nicht. Sind wir mit der Scheiße endlich durch? Ich traue euch einfach nicht und gut. Davon abgesehen, dass das System scheiße ist im Vergleich zu dem, was Valve macht. Also es ist einfach ein dummes Online-System. Nicht so schön übersichtlich, die Store ist viel zu teuer. Es ist einfach in jeder Hinsicht schlechter als das, was Valve mit Steam macht. Und das ist das große Problem. Es gibt einen offensichtlichen Konkurrenten, den alle benutzen, mit dem ihr euch vergleichen lassen müsst. Und warum gebt ihr euch da nicht ein bisschen mehr Mühe? Entweder ihr lasst es bleiben oder ihr macht's richtig. Aber so halbherzig Spiele verschenken und trotzdem einen super beschissenen Online-Store und alles andere zu haben, ist halt einfach dämlich. Origin is not going to happen. Und ich weiß, sie zwingen immer wieder Leute dazu, diesen blöden Service zu nutzen. Auch ich bin jemand, der eben Mass Effect 3 nutzt. Aber guess what? Deswegen gefällt mir Mass Effect 3 nicht so gut. Wegen Origin. Weil ich Mass Effect 1 und 2 in meiner Steam-Library habe, aber für 3 muss ich Origin runterladen und installieren. Inklusive der ganzen Spyware-Scheiße, die da immer wieder gerumort wird. Und einfach dem Hintergedanken, dass ich jetzt halt EA-Software, die nichts anderes macht, als mich einzuschränken, installiere. Das macht euch nicht sympathischer, das verdient euch nicht mehr Geld, das sorgt nur dafür, dass alle euch weniger leiden können. Und ich verstehe nicht, wo das Riesenproblem ist. Ich meine, ich weiß, es ist natürlich ein gewisses Idealbild, aber es gibt Beispiele dafür, wie auch Konkurrenten Hand in Hand miteinander arbeiten können, um eben für alle bessere Bedingungen zu schaffen. Es gibt sowas wie Hulu in Amerika, das fast alle großen Networks, die Fernsehen produzieren, miteinander vereint und alle Serien auf einer Plattform zusammen runterladen lässt. Die haben es zusammengetan, die verdienen alle gleich viel an Hugo und den Hulu und den Werbeeinnahmen und alle sind zufrieden. Der Nutzer ist zufrieden, die Leute, die das Ganze ins Leben gerufen haben, sind zufrieden. Ich weiß, wie gesagt, das ist völlig unrealistisch, dass sich tatsächlich Activision Blizzard und EA an einen Tisch setzen und dann zusammen mit Ubisoft so ein Ding aus dem Boden heben. Aber das ist die einzige Chance, wie ich sehe, dass das irgendwie tatsächlich zentral funktionieren könnte. Oder du hast natürlich einen Player, der groß genug ist, wie zum Beispiel Sony, und sie in der Hinsicht quasi dazu zwingt, weil sie halt sagen, naja, wir wollen dieses Angebot machen, die anderen machen auf jeden Fall mit, weil es ein gutes Angebot für sie ist. Das heißt also, irgendwie müssen alle mitmachen, damit sie nicht außerhalb der Konkurrenz stehen. Und schon passt das Ganze, aber ich meine, PlayStation Now wäre ja in dem Sinne ja sowas, das, was ja bisher in der Library drin ist, ist ja, da ist ja alles Mögliche dabei. Und momentan sind es ja auch nur PS3-Spiele, PS1, PS2-Spiele sollen ja noch folgen. Und ich glaube aber das ist natürlich auch wieder das Problem, oder nicht? Ich meine, das ist halt wieder Sony. Das ist ja das Problem, klar. Deswegen meine ich ja, wir brauchen irgendwas Zentrales. Das ist halt ja, Sony hat halt so die Pull-Power, weil sie halt, sie haben halt diese Plattform, die halt von so vielen Menschen genutzt wird. Und natürlich müssen dann die Publisher schon dann, wenn sie einen Teil vom Kuchen haben wollen, nach den Regeln von Sony spielen. Ja. Und aber wie du schon gesagt hast, bei Sony habe ich noch das Gefühl, naja, sie sind halt sozusagen, sie haben die Hand am Drücker an der ganzen Plattform, während Steam halt erstmal, also Valve erstmal ja nur ein anderer Service auf der gleichen Plattform ist. Also Steam hat ja nicht die, also Valve hat ja nicht die Macht über den ganzen PC-Markt. In dem Sinne. Natürlich, klar. Ich meine, in dem Sinne kann Sony sagen, ihr könnt uns mal, wir lassen euch nicht irgendwelche Subscription-Modelle auf unserer, wie es gerade bei EA passiert ist, auf unserer Plattform installieren. Das heißt, ihr müsst die Subscription-Modelle nutzen, die wir anbieten. Und es lohnt sich ja immer noch. Also ich glaube nicht, dass das sowieso ist, dass EA sagt, so zähneknirschend und oh nein, es lohnt sich gerade so für uns, aber naja, wir müssen es halt machen, weil es Sony ist. Die verdienen schon genug Geld da dran. Sonst würden sie ja mal sagen, ihr könnt uns mal. Vor allem, also ich habe, so wie ich das ja mitbekommen habe, wir haben ja, als da dieses PlayStation Plus Programm, das ist ja schon länger, aber am Anfang waren das noch wirklich, vor allem Amerika und auch in Europa, nur wirklich sehr kleine Spiele, so PlayStation Mini-Sachen, PlayStation 1 Titel von früher. Damals war das noch nicht so wirklich, als das News rauskam, war das nichts Großes. Das wurde dann irgendwann größer, dann kamen so die ersten großen Titel, so Red Dead Redemption, Darksiders, Mass Effect 2. Und dann wurde es halt immer stärker in den Medien auch gepusht und haben wir uns auch irgendwann dann schon gefragt, so, wie macht Sony das eigentlich? Das ist halt so, Das sind halt riesige Spiele teilweise und dann kam es irgendwann so Bioshock Infinite ein Jahr nach Release schon im PlayStation Plus und so wie das halt aussieht, ist halt, dass das halt Sony natürlich das so macht, sie geben den Publishern sozusagen upfront, machen sie ein Angebot, wie viel Sony denen dafür zahlt, in den Monat sozusagen sieht der Publisher halt kein Geld für die Downloads, die halt das Spiel generiert, aber für die Publisher lohnt es sich anscheinend trotzdem, weil natürlich auch meistens halt die Spiele drin sind, die dann halt auch noch zum Beispiel gerade DLC drin haben und Spieler, die dann, keine Ahnung, die spielen Borderlands 2 im Plus und denken dann, naja, ist halt ein geiles Spiel, ich hätte gerne mehr davon, ich kaufe mir jetzt halt ein DLC dazu, zum Beispiel. Für Indie-Entwickler macht das Sinn, weil Indie-Entwickler haben natürlich immer das Risiko, dass sie nicht wissen, wie viele Leute werden jetzt mein Spiel auf im Store kaufen. Sie können natürlich sich dem Risiko ein bisschen entledigen, indem Sony einfach sagt, naja, geht einfach gleich im Plus, wir geben euch upfront so und so viel Geld. Dann kann es zwar sein, dass ihr am Ende vielleicht weniger verdient, als ihr vielleicht hättet verdienen können, aber vielleicht auch schon zumindest die Sicherheit habt, ihr werdet auf jeden Fall keine roten Zahlen schreiben. Ja, definitiv. Und, ich glaube, das ist auch wichtig, ja. Genau, definitiv. Und irgendwie haben sie es natürlich jetzt so hingekriegt, dass, ich meine, alle großen Publisher sind eigentlich dabei. Square Enix hat seine Spiele drin, Ubisoft hat seine Spiele drin, EA, Activision auch, so viel ich weiß. Und ja, das funktioniert einfach, also wie man sieht. Jetzt. Absolut, ja. Ja, das ist halt so die Frage, aber eben, das ist es halt so. Also ich meine, wie könnte man das in Zukunft sichern? Ich meine, OnLive wäre ja quasi das PlayStation Now-Äquivalent für alle gewesen. Ja. Was dann klammheimlich irgendwie so ein bisschen der Versenkung verschwunden ist, weil es eben nicht so richtig gut funktioniert. Ich glaube ja auch, dass es immer noch nicht, ich meine, die Peripherie hat sich nicht groß geändert seitdem. Und es hat sich vor allem nicht groß geändert, wie das Internet dasteht. Wir haben nicht plötzlich einfach überall Glasfaserkabel und dann halt irgendwie, keine Ahnung. Ja, aber was ich jetzt auch noch dazu sagen wollte, bevor du jetzt den Punkt nochmal wiederholst, an sich ist es ja schon richtig, dass Streaming eigentlich die Zukunft sein muss, weil wir hatten es ja erst neulich, also das habe ich mit Merlin auch besprochen. Merlin wollte sich Bioshock Infinite auf Steam runterladen. und wie groß war es? 50 Gigabyte? 41 Gigabyte. 41 Gigabyte. Und yep. Natürlich, auch Streaming kostet Leitung, aber trotzdem, der Vorteil von Streaming wäre ja, dass du innerhalb von kürzester Zeit schon anfangen könntest zu spielen, weil du ja sozusagen nicht die kompletten Daten brauchst, sondern das Ganze ja nur als Daten rüber zu dir gestreamt werden. Ja. Und muss halt schon sagen, also ich bin jetzt diese riesigen Zahlen nicht gewohnt, also auf den PlayStation-Plattformen und so, auf den Konsolen sind die meisten halt noch besser komprimiert, weil es einfach nicht anders geht. Es muss halt weiß nicht, es geht halt irgendwie nicht anders, zumindest bisher. Aber 41 GB für Bioshock Infinite ist halt schon heftig. Also die PS3-Version ist, glaube ich, gerade mal 6 GB groß. Ich und glaub, so viel Patrick besser kann Bioshock Infinite auf dem PC nicht aussehen. Ja, das ist halt das Problem. Ich meine, auf PC sind sie es halt noch nicht gewohnt. Ich glaube, es wird da auch noch mal ein bisschen Umschwung geben tatsächlich. Ich meine, es sieht auf jeden Fall besser aus, es macht schon was aus, aber ich glaube einfach, auf dem PC gibt sich niemand große Mühe, es zu komprimieren. So. Und das ist halt das große Problem. Ich meine, Valve ist der größte Player in Digital Distribution, aber gerade weil es Valve ist und damit kann es nicht so ewig riesig sein, ist es immer noch im Vergleich zum normalen Retail-Market, ne, also es ist immer noch nicht so, dass quasi der Großteil auf Steam läuft, was Videospielverkäufe angeht. Der meiste Kram läuft auf dem Retail-Markt. Und wenn du halt da einfach 3 DVDs drin rumfliegen hast, oder 4 im Notfall sogar, dann sind die Leute vielleicht halt nochmal eher bereit, eben sich die Zeit zu nehmen. Mit einem schnellen DVD-Laufwerk und einer relativ guten Installation hast du das Ding trotzdem innerhalb, weiß nicht, 20 Minuten, eine halbe Stunde installiert. Und deswegen wird es einfach quasi gar nicht komprimiert. Ich glaube, das wird in Zukunft sich nochmal ändern, wenn es mehr in Richtung Digital Distribution geht. Ich meine, ich halte es für einen Fehler, dass das nicht ernst genug genommen wird, dass man sich damit keine Mühe gibt. Glaube aber, das wird irgendwann zwangsläufig sich einfach einstellen, weil es geht halt immer mehr in diese Richtung. Und entsprechend muss man es einfach irgendwann auch kleiner gestalten. Wenn es möglich ist, es für 7 GB auf die scheiß PlayStation zu bringen, dann weiß ich nicht genau, warum ich 41 GB runterlade. Also ich meine, ich glaube, es sind letztendlich, es zeigt 41 GB an, am Ende sind es, glaube ich, real irgendwie 39,5 oder so, aber sind wir ganz ehrlich, das ist mir dann auch egal. Ich habe hier zum Teil, ich habe da 2,5 Tage vorgesessen, habe dann die, weiß ich nicht, 3/4 runtergeladen, habe dann original den Download abgebrochen, weil ich gesagt habe, ich habe einfach keinen Bock mehr. Ich warte noch einen Scheißtag. In der Zeit könnte ich alles Mögliche machen. Ich kann das Internet nicht wirklich nutzen, weil es halt logischerweise die volle Bandbreite ausnutzen soll. Andere Spiele spielen geht nicht und das ist natürlich auch so ein kleines Problem von Steam. Denn während ich runterlade und ein neues Spiel starte, wird der Download gepausiert. Das heißt also, ich kann kein Spiel auf Steam spielen in der Zeit. Und die meisten Spiele, die ich nicht auf Steam habe, sind keine Singleplayer-Spiele. Das sind eben MMOs oder so ein Kram oder MOBAs und für die brauche ich meine Internetleitung. Das heißt, ich habe einfach 3 Tage lang hier gesessen, dabei zuguckt, wie mein PC anfängt, ein Spiel runterlädt, dass ich halt einfach jetzt immer noch nicht spielen kann und auch nichts anderes nebenher machen, wirklich. Ich habe mir schon gesagt, in der Zeit hätte er zum Saturn laufen können, sich die Kopie kaufen können und wieder nach Hause laufen und installieren. Das heißt, in der Zeit, das hätte ich an einem Tag gemacht, Mann. Ich hätte 2 Tage gespielt schon, als ich am dritten Tag immer noch im Runterladen war. Natürlich, es gibt schnellere Downloadraten, es gibt schnellere Internetleitung und, aber ich finde, das ändert nicht viel daran, dass 41 GB einfach zu groß ist. Wenn ich mindestens einen Tag runterlade, dann ist da einfach, ja, das funktioniert so einfach nicht für mich. Ja gut, dann gehen wir jetzt vielleicht einfach nochmal so ein bisschen einfach, ja, in Richtung Streaming sind wir jetzt quasi gerade, oder haben wir jetzt gerade schon so ein bisschen angesprochen. Auch da, wie gesagt, OnLive, da hatte ich ja vorhin schon ein bisschen mit angefangen. Der eigentlich zentrale Partner, der jetzt so ein bisschen gescheitert ist. Ist es überhaupt realistisch, dass es sowas gibt wie eine zentrale Anlaufstelle dafür? Da müssen wir uns einfach darauf einstellen, dass es einfach in Videospielbereichen nicht so funktioniert wie bei Filmen, wie bei Musik, wie bei Fernsehserien, dass man sich einfach ja eine Subscription holt und dann erstmal bedient ist für sagen wir mal, den Gros seiner Unterhaltung. Ja, ich glaube, es ist schwierig zu sagen, weil ich glaube natürlich vor allem in der Musik- und der Filmindustrie natürlich, die sehr stark gebeutelt war von eben Piraterie, natürlich so war, dass man irgendwann gesehen hat, okay, wir brauchen irgendwie ein neues Modell, um die Leute dann irgendwie doch das Gefühl zu geben, ihr bezahlt jetzt zwar wieder, aber es ist trotzdem Value irgendwie. Also irgendwann haben die Leute einfach gedacht, wir hören mittlerweile durchs Internet so viel verschiedene Musik, wenn wir die ganzen CDs kaufen wollen, wären wir halt alle bettelarm. Wir brauchen halt irgendwie anderes Geschäftsmodell, wo wir trotzdem irgendwie noch mit Geld verdienen, wo die Leute das Gefühl haben, das ist okay, wenn wir das so für dieses ganze Ding, was wir dann machen können, bezahlen. Ich weiß halt nicht, inwiefern, sag ich mal, die Spielebranche sich in dieser Situation befindet. Das glaube ich nämlich überhaupt nicht, dass sie sich in dieser Situation befindet, dass sie dazu gezwungen ist, sozusagen mehr oder weniger sich zusammenzutun und an einen Tisch zu setzen, um die ganze Industrie sozusagen so ein bisschen zu verändern. Ich bin jetzt kein Experte. Das funktioniert noch gut genug, du hast recht, ja. In dem Film- und Musikdings, aber wir alle wussten ja, dass die Musikindustrie am Struggeln war, auch dass die Filmindustrie auch am Struggeln war. Und ich kenne mittlerweile so viele Freunde, die halt Spotify nutzen, auch zu Recht auch. Ich meine, wenn man, sag ich mal, westliche Musik und so weiter hört, die haben ja wirklich eigentlich fast alles da auf der Plattform. Und den Preis, den man dann dafür die Subscription zahlt, der ist auch absolut fair dafür. Und ich sehe halt ehrlich gesagt im Gaming-Bereich noch diese Situation, dieses Umfeld noch nicht so da. Also dass eben diese Großen dann irgendwie die so Zähneknirschen diesen Händeschlag machen müssen. Ja. Also Streaming, ich glaube, das dauert auf jeden Fall noch ein bisschen, bis das irgendwie so wirklich so ein riesiges übergreifendes Ding gibt. Wenn es überhaupt mal geben wird, weiß ich nicht. Ja, das ist halt die Sache so. Also ich meine, ich weiß gar nicht, ob es. Ich meine, du hast natürlich grundlegend recht, dass es irgendwie so ein bisschen halt schon diese Probleme einfach auch gab, die irgendwie halt jetzt in der Videospielindustrie noch nicht wirklich vorhanden sind. Trotzdem weiß ich nicht, ich meine, gerade Fernsehen auch zum Beispiel, wenn ich mir das private Fernsehen oder auch das nicht private Fernsehen in Amerika angucke, da wird so viel aufwendige Shows produziert. Es gab natürlich Streiks irgendwie vor ein paar Jahren mal, so vor 6, 7 Jahren oder sowas, gab es große Streiks von den Autoren der Fernsehen, weil die halt so ziemlich unterbezahlt wurden im Vergleich und solche Geschichten. Aber insgesamt gab es da im Fernsehen, glaube ich, nicht so eine riesige Krise und auch da funktioniert es. Also ich weiß gar nicht genau. Ich glaube, das Ding ist einfach so ein bisschen, dass es sich beim Fernsehen und auch in Hollywood einfach ein bisschen anders verhält, als dass da die Konkurrenzsituation einfach eine andere ist. Ich habe das Gefühl, dass tatsächlich EA immer noch darum kämpft, einfach der größte Firma auf dem Markt zu sein und das auf eine Art und Weise tut, die ganz klar abgrenzend auch zu anderen Firmen ist und man sich doch stark als krasse Konkurrenten sieht. Und das hat, glaube ich, auch was damit zu tun, dass man halt ursprünglich einfach mal Spiele nicht nur gepublished hat, sondern vielleicht auch mal selbst produziert hat und halt eben auch einfach in-house immer mehr irgendwie versucht, dann auch, ja, eben kleine Spielefirmen zum Beispiel unter sich zu vereinen und immer mehr Exklusivität zu schaffen. Ich glaube, der große Unterschied ist eben dieses, dass bei Filmen, glaube ich, funktioniert es nicht mit Exklusivität, weil Filme einfach automatisch jedermann zugänglich sind. Ich glaube, der Unterschied ist tatsächlich logischerweise einfach so ein bisschen die Plattform. Es gibt sowas wie den PC und die Konsolen und auch wenn das natürlich mit EA an sich nichts zu tun hat, weil EA selbst keine Konsolen produziert und auch keine PCs produziert, habe ich das Gefühl, diese ganze Idee ist irgendwie so verankert irgendwie in unserer ganzen Industrie, dass diese Abgrenzung einfach nochmal viel krasser zutage tritt. Und wie gesagt, ich weiß schon, also du hast natürlich grundlegend recht, klar, irgendwie vielleicht musste sich die Musikindustrie gewisse Dinge auch einfach überlegen und musste sich mit sowas abfinden, wie zum Beispiel Spotify. Und vielleicht ist es auch eher möglich. Ich glaube aber letztendlich, dass es eigentlich, ja, ich weiß nicht, das Argument funktioniert zum Teil, aber zum Teil auch nicht. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob das wirklich so die einzige Begründung ist. Ich glaube tatsächlich, ist einfach so ein bisschen diese Abgrenzung einfach auch Teil vielleicht unserer Industrie ist irgendwie. Ich kenne mich jetzt mit Hollywood nicht gut genug aus. Ich weiß nicht, wie da Warner und, keine Ahnung, Paramount und so weiter, wie da die Beziehungen dazueinander sind. Ob es da auch manchmal Streit um Lizenzen geht oder um sonst irgendwas. Also dafür bin ich einfach nicht mehr stark genug irgendwie an der ganzen Filmindustrie interessiert. Aber ist schon möglich. Also klar, wir haben in der Videospielwelt schon mehr so diese Kultur auch. Ich meine, nicht umsonst gibt's Console Wars. Also, ja. Also es gibt schon einen Grund dafür, warum es Fanboys für bestimmte Firmen gibt, also so eine Art Followership für bestimmte Produzenten, für bestimmte Entwickler. Sowas gibt's in der Filmbranche natürlich auch in dem Sinne nicht, weil es wäre vielleicht so, wenn zum Beispiel Regisseure an Firmen gebunden sind, was sie ja meiner Meinung nach auch nicht sind in dem Sinne. Also ja, natürlich nicht. Also wenn jetzt, keine Ahnung, wenn jetzt Peter Jackson nur für Warner machen würde oder derjenige nur für Paramount und so weiter, also gibt natürlich dann auch Regisseure, die lieber mit denen arbeiten, aber du hast dann nicht so diese klaren Abspaltungen. Also Menschen achten dann auch eher auf Namen, weniger auch auf wer das jetzt produziert und so weiter. Auch auf Schauspieler. Und ich glaube, das ist halt wirklich so ein bisschen der Unterschied. Ich meine, der Videospiel, wir wissen ja, der Name der Firma ist so wichtig, vor allem im Westen, wo jetzt auch die Lead-Designer von Spielen nicht unbedingt bekannt sind, nicht so bekannt wie zum Beispiel japanische es sind, aber es ist letztendlich immer eher Studios sind, die entscheidenden Akteure sind und nicht unbedingt einzelne Game Producer oder Directors. Ja, absolut. Kann ich also auch das Argument eigentlich schon auch ein bisschen nachvollziehen, ja. Aber was mich jetzt interessieren würde, weil wir es vorhin jetzt auch nur kurz angeschnitten haben, meinst du denn, dass jetzt Ubisoft und Activision jetzt auch nachziehen werden mit so einem ähnlichen Modell für sich selbst, jetzt nachdem das EA jetzt, also, vorgeprescht ist? Also ich glaube Ich weiß nicht, also potenziell auf jeden Fall. Ich glaube, die Sache ist tatsächlich die, dass sie jetzt beobachten, wie EA Access läuft und vor allem auch, wie EA das handhabt, das Ganze. Das ist jetzt halt, finde ich, die entscheidende Sache. Also ich meine, wenn man tatsächlich in irgendeiner Form Konkurrenz haben möchte zu sowas wie zum Beispiel einem PlayStation Plus Programm, dann muss das Ganze ja noch größer werden. Und ich meine, wir haben jetzt schon gesagt, und das steht auch nach wie vor, das ist super Value für das, was du bezahlst. Das ist super Value jetzt schon. Du hast mal das Gefühl, um tatsächlich gut zu funktionieren, konkurrenzfähig zu bleiben, die Leute wirklich zu begeistern, muss EA noch einen größeren Teil seiner Library öffnen. Und es ist jetzt derzeit noch nicht klar, wie das wirklich laufen wird. Wird zum Beispiel so laufen, dass es einfach eine feste Rotation gibt, wo du sagst, eben, du kannst dann jetzt halt einfach 3 Monate lang Battlefield 4 spielen und danach gibt es eine neue Rotation und Battlefield 4 ist raus und du kannst es nicht mehr spielen. Solche Sachen zum Beispiel, weißt du. Und wie viele Spiele werden sie überhaupt öffnen? Werden sie irgendwie halt einen Großteil ihres Katalogs tatsächlich dafür öffnen? Ich meine, wie gesagt, ich würde mir auch noch frei halten, wenn es ganz über gibt und sie öffnen auch quasi den Großteil des BioWare-Katalogs, dann wäre ich, glaube ich, fast auch dabei, einfach weil es genug Spieler selbst von EA gibt. Und ich glaube, ich würde sogar sagen, EA ist der Publisher, der am wenigsten Spiele für mich publisht. Einfach nur vom Geschmack her, weil es eben viel Shooter-Gedödel ist und viel Sportspiele. Trotzdem hätte EA alleine schon für mich genug Value durch BioWare zum Beispiel und andere kleinere Firmen, sodass es sich für mich lohnen würde. Und wenn sie in die Richtung gehen und das gut funktioniert, dann bin ich mir fast sicher, dass die anderen nachziehen werden, einfach nur, weil sie müssen. Und dann vielleicht gegebenenfalls auch sich nochmal Gedanken machen, in welcher Art und Weise sich da auch abgrenzen können von EA und nicht einfach nur Uplay Plus oder so ein Scheiß, Uplay Access machen. Ubi Access. Ubi Access, was ziemlich bescheuert klingt. und dann quasi einfach da Spiele so ähnlich wie EA jetzt eben hier raushaut. Ich glaube, sie werden dann vielleicht schon versuchen, sich das irgendwie da ein bisschen abzugrenzen. Aber ich glaube schon, dass sie es probieren würden. Ich meine, ich würde mich super drüber freuen. Ich meine, Activision Blizzard, glaube ich, fällt da so ein bisschen raus, weil es Blizzard ist und die mit ihrem Battle.net eh schon so ein bisschen ein eigenes Ding haben. Keine Ahnung, ob die sowas machen würden. Könnte ich mir theoretisch auch vorstellen. Aber ich meine, Blizzard macht potenziell eh immer so ein bisschen ihr eigenes Ding. Und Activision ist natürlich einfach eine Firma an sich. Aber ich weiß halt nicht, wie gut das funktionieren würde, wenn Blizzard quasi nicht mitzieht. Keine Ahnung, wie ich denke auch Square Enix wäre so ein Kandidat. Absolut, ich meine, auf jeden Fall. Auch sowas wie Zenimax oder so ein Kram. Ich meine, auch Bethesda-Spiele könnte ich mir in der Hinsicht vorstellen. Ich meine, mal gucken, was mit Elder Scrolls Online passiert in Zukunft, ob das mal irgendwann Free-to-Play wird. Ich meine, sagen ja immer alle, das wird auf gar keinen Fall passieren, aber schauen wir jetzt halt mal, wie die Abonnentenzahlen sind und ob sich das halt Zenimax weiterhin irgendwie, ob sie das für Zenimax weiterhin wirklich rechnen mit einem Abonnementmodell. Aber also potenziell würde ich auf jeden Fall sagen, definitiv. Also das wird dann schon passieren, wenn EA Access gut läuft. Wenn EA das scheiße handhabt und es nicht wirklich erfolgreich wird, dann könnte ich mir auch vorstellen, dass dann ein oder andere vorsichtig rauskommt und es halt für sich selbst probiert. Da würde ich aber nicht glauben, dass es tatsächlich einfach so eine Welle gibt und plötzlich gibt es von allen dasselbe Modell. Und wie gesagt, glaube ich, es wird auf jeden Fall definitiv dann, wenn zum Beispiel jetzt Activision was Ähnliches macht und auch zum Beispiel Ubisoft, dann würde ich sagen, wird es bestimmt andere Firmen geben, die sich dann vielleicht ein bisschen abgrenzen wollen, weil allen bewusst ist, sobald du Ubisoft, Activision und EA auf dem Markt hast, kannst du es eigentlich schon vergessen. Als andere Firma zu haben. Du weißt, es gibt auch wenige Firmen, die groß genug sind, dass man sagen kann, sie haben eine groß genug, also eine genügend große Library, um sowas substantive zu halten. Also ja, ich glaube, das große Problem ist vor allem einfach auch, dass du natürlich dann auch in dem Bereich jetzt hier auf einem sehr schmalen Grat wanderst. Dadurch, dass es halt eben einzelne Firmen sind, brauchst du, wie du schon gesagt hast, eine große Library, aber gleichzeitig musst du auch wieder klein genug sein, dass du auch eine richtig gute Fanbase hast. Ich meine, wie gesagt, wer ist großer Fan von Ubisoft oder von Activision oder von EA? Sowas gibt's nicht. Dafür sind die zu divers. Das heißt, du hast keine richtige Fanbase, von der du fest erwarten kannst, dass die diese $5-Subscription haben. Sondern je kleiner du wirst, hast du natürlich eher diese Fanbase, wo sie sagen, ich mag jedes Spiel von diesem Publisher oder diesem Studio. Hast aber auch gleichzeitig das Problem, dass es sich wieder dann schwierig darstellt, dass du eben eigentlich deine ganze Library öffnen musst, damit du überhaupt genug Value hast. Deswegen glaube ich ja, sobald die drei großen Player auf dem Markt sind, glaube ich, versuchen es die anderen Kleinen gar nicht, weil sie genau wissen, ich habe keine Chance mehr dagegen, wenn Leute überhaupt bereit dazu sind, auch nur für 2 oder 3 Leute. Große Publisher das auszugeben. Deswegen glaube ich auch, also man muss jetzt erstmal schauen. Ich glaube, dass dann zum Beispiel sowas wie Activision oder Ubisoft sich Gedanken darüber machen, wie sie es anders machen können, weil sie genau wissen, wenn wir das genau dasselbe machen, wird es irgendwann schwierig, weil wir konkurrieren um denselben Markt und es wird wenig Leute geben, die wirklich einfach $15 im Monat ausgeben, um alle 3 Publisher zu haben, wenn es sowas wie PlayStation Plus gibt, dass es halt schon besser vormacht. Ich glaube, das ist tatsächlich das große Problem. Der Markt, glaube ich, dafür ist nicht so richtig da, dass jeder Publisher das einzeln macht und jeder auch wirklich dafür bezahlt dann. Ja. Ich glaube aber auch noch eine ganz andere Debatte, die jetzt auch so mit reinspielt, die wir auf jeden Fall, oder die ich auf jeden Fall auch noch erwähnen möchte, ist, dass jetzt natürlich auch im Zuge dieses ganzen EA Access, Games with Gold, PlayStation Plus, da geht es natürlich auch um diese ganze Ownership-Debatte, die es ja eigentlich auch schon die ganze Zeit mit der Digital Distribution gibt, weil ja Leute auch sagen würden, naja, man kauft in dem Sinne eigentlich auch nur eine Lizenz dafür und egal wie unrealistisch das ist, ob jetzt, keine Ahnung, PSN irgendwann für immer verschwindet oder Steam, also egal wie unrealistisch das ist, dass trotzdem irgendwie dann die Möglichkeit da ist, dass du einfach, sag ich jetzt mal, dann irgendwie nicht mehr wirklich darauf zugreifen kannst, was du eben besessen hast, weil du es nie wirklich in einer physischen Form, wie wir es eigentlich gewohnt sind, besessen hast. Und wenn du natürlich so ein Subscription-Modell hast, ist es natürlich dann noch weniger, weil du dann ja an sich dann eigentlich nur die ganze Zeit, sag ich mal, du kaufst diesen Service, deswegen auch Games as a Service, und ja. du hast sozusagen Zugriff auf diesen Service, aber diese Spiele gehören eigentlich nie wirklich dir. Also du hast nicht die volle Verfügung über diese Spiele. Ob diese Entwicklung, wenn wir jetzt annehmen, dass sie weitergeht, ob das dann immer weiter in die Richtung gehen wird, dass einfach ja Ownership von Spielen einfach irgendwann ja aufhört, irgendwie da zu sein. Und du hast ja vorhin schon gesagt, für dich ist es halt so, du spielst halt Spiele gerne öfter. Deswegen hättest du auch gerne einfach immer sichergehenden Zugriff auf diese Spiele. Und ja. Bei mir ist natürlich schon richtig, ich replaye Spiele recht selten, aber ich bin halt auch ein bisschen Collector und ich bin ja auch einer, der gerne seine Spiele irgendwie in physischer Form eben hat, weil ich eben das Gefühl habe, digital ist irgendwie, habe ich nicht das gleiche Gefühl für Besitz, wie eben, wenn ich es irgendwie in meinen Händen halten kann. Dementsprechend bin ich halt auch immer so, naja, bei PlayStation Plus zum Beispiel, ich hatte jetzt Demon's Souls in PlayStation Plus, ich hab's gespielt, ich fand's awesome. Als ich dann Angebot auf eBay gesehen habe, habe ich mir dann das Spiel auch gekauft, weil ich gesagt habe, naja, ich werde jetzt schon für die nächste absehbare Zeit PlayStation Plus Mitglied sein. Also ich werde es auch immer noch irgendwie wieder spielen können oder einfach haben. Aber ich habe gedacht, naja, das ist so ein gutes Spiel, ich möchte es einfach haben. Also ich möchte einfach das Gefühl haben, das zu haben. Und diese Subscription Models sind halt für mich in dem Sinne natürlich sehr, sage ich jetzt mal, attraktiv eben für Spiele, wo ich eben das Gefühl habe, die hätte ich mir nicht gekauft. Ich spiele sie, sie machen mir Spaß, aber ich muss sie jetzt auch immer noch nicht haben. Es war cool. Beziehungsweise du hättest sie vielleicht einfach potenziell schon gekauft. Ja. Aber halt jetzt nicht irgendwie so, also weißt du, so irgendwann halt mal zwischendurch irgendwie mal geholt, zum Beispiel wie so ein Bioshock Infinite. Ich meine, das ist nicht unbedingt ein Spiel für dich, aber du hättest sie wahrscheinlich irgendwann geholt. Das ist kein Spiel, das ich auf jeden Fall in meiner Collection haben muss, aber schon gerne gespielt hätte. Und das sind halt die perfekten viele Spiele für Plus, weswegen ich auch mittlerweile gesagt habe, am Anfang ist man natürlich immer schon so ein bisschen, ja, hoffentlich kommt dieses Spiel rein, und überlegt man sich, ja, um ehrlich zu sein, so cool wäre das gar nicht, weil ich würde es ja eh hergerissen quasi. Ja, genau. Also ist schon cooler, wenn Spiele rauskommen, in Plus kommen. Ich hoffe dann immer auf so Spiele, wo ich sage, wäre cool, weil ich möchte sie spielen, aber ich weiß schon, ich werde sie nicht kaufen wollen. Deswegen tut die doch bitte in Plus. Also jetzt auch zum Beispiel Fess ist jetzt in Plus. Ist auch so ein Spiel, wo ich dachte, naja, eigentlich interessiert es mich nicht so wirklich, aber ich weiß, dass da super viele Leute voll begeistert von diesem Spiel sind. Und dann denke ich so, na klasse, endlich, dann kann ich ja mich ja auch einfach mal hinsetzen und dieses Spiel spielen. Und wenn es mir nicht gefällt, Ja. Also ich glaube, in der Hinsicht hast du tatsächlich recht. Also ich glaube, deswegen funktioniert PlayStation da auch relativ gut, weil es eigentlich sogar in deren Hände ja, wenn man es genau nimmt, spielt. Ich meine, das ist ja sogar praktisch für sie, wenn du zu Hause sitzt und denkst, so, hoffentlich kommen nicht die großen Blockbuster, weil die können sie eh nicht liefern. Beziehungsweise wenn, das könnte es halt von mir aus westliche Blockbuster sein, die mich ja eh ein bisschen weniger immer interessieren. Klar, natürlich. Aber so allgemein vom Prinzip her meine ich, also das ganze PlayStation Plus basiert ja darauf, dass die Spiele auch zumindest minimal älter sind oder eben vielleicht nicht so die ganzen riesigen AAA-Titel. Und das ist natürlich auch praktisch, wenn die Leute sagen, naja, das ist ganz gut, weil die würde ich mir eh selber kaufen wollen. Ich glaube, die Sache ist tatsächlich so, dass für mich der Unterschied ist, ich meine, für dich geht es ja quasi schon los mit Digital Distribution allgemein. Für mich ist Steam zum Beispiel so etwas, dass es quasi, also ich mag es, also ja, ich glaube, die Sache wäre die, fangen wir vielleicht lieber nicht bei Steam an, sondern wirklich tatsächlich jetzt eben von dem, was dann die Zukunft bieten würde, sowas wie EA Access. Ja. Damit hätte ich, glaube ich, tatsächlich auch das Problem, weil es mir zu viele Eventualitäten sind und weil ich grundlegend weiß, ich möchte nicht noch in 20 Jahren für ein Spiel bezahlen. Also weißt du, die Sache ist ja auch die, dass ich irgendwie bei EA Access zum Beispiel oder bei solchen Dating-Subscription-Modellen das Gefühl habe, wenn es mir da tatsächlich um Spiele geht, die ich wirklich haben möchte, Spiele, die wirklich, also weißt du, eben Spiele, die ich wirklich spielen will, so Spiele, so Lieblingsspiele, die ich mir auf jeden Fall kaufen würde sonst, diese Spiele würde ich potenziell halt für ewig behalten wollen. Und es geht nicht mehr darum, dass ich da abgeneigt bin, von mir aus auch ewig EA Access zu haben. Mich würde es einfach nur nerven, dass es eben diese Eventualität gibt. Vielleicht geht meine Zahlung schief und im Monat ist es dann weg. Oder EA löst einfach das ganze Angebot auf und sagt, wir machen das jetzt nicht mehr, wir betreiben das nicht mehr länger. Oder. Ich habe das Gefühl, da gibt so viele Eventualitäten, die mir dieses Spiel wegnehmen könnten und ich hätte auch kein Recht, das irgendwie zurückzukriegen, dass mir das einfach zu unsicher ist. Wohingegen ich bei Steam das Gefühl habe, zum einen, Steam ist darauf ausgelegt, dass es für ewig hält quasi. Ja. Und zum anderen habe ich zumindest das Gefühl, selbst wenn ich das Spiel nicht zurückkriegen würde, könnte ich irgendwas dagegen tun, weil ich das Recht habe, das Spiel zu besitzen. Wohingegen ich das bei EA oder bei diesen Subscription-Modellen eben nicht habe. Das heißt, für mich wäre es genauso. Ich würde immer noch sagen, ich würde mir Spiele fest kaufen, die ich wirklich haben möchte und würde mir wahrscheinlich solche Subscriptions eher holen für Spiele, die ich halt so nebenher mal spielen will, aber auf die ich nicht mega scharf bin. Und das ist, glaube ich, tatsächlich so irgendwie das Wichtige. Was jetzt Ownership angeht, ist es ja eh schon schwierig. Ich meine, ich bin schon jemand, der fasst seine ganzen Spiele. Nicht fasst seine ganzen Spiele, aber aber der einen Großteil seiner Spiele digital besitzt, und da ist es ja eh schon schwierig. Ich meine, Steam ist ja auch schon so eine Sache, wo viel darüber diskutiert wird, bist du jetzt wirklich Besitzer oder nicht? Welches Recht hast du? Dadurch, dass du nicht weiterverkaufen darfst, ne? Ich meine, das ist ja auch so die Sache. Du hast quasi, du kaufst ja, wenn du auf Steam ein Spiel kaufst, ist ja so ein bisschen die Argumentation, kaufst du das Recht, es über Steam zu spielen, solange du willst, aber eben nicht das volle Recht, es zu besitzen und damit auch weiterzuverkaufen. Das ist ja schon eine Einschränkung, eine ganz, ganz klare. Und vielen Leuten geht's ja, die dagegen wettern, auch ums Prinzip. Es geht ihnen nicht darum, dass sie das Gefühl haben, oh wow, ist ja super scheiße, ich will irgendein Spiel weiterverkaufen. Es geht darum, dass sie quasi enteignet werden von etwas, das sie einfach gekauft haben. Es wäre, als wenn ich ihm sage, ich kaufe das Auto zwar schon zum vollen Preis, aber gleichzeitig kann der Hersteller trotzdem sagen, naja, wenn wir zumachen und keinen Bock mehr auf das Auto haben, dann darfst du es nicht mehr fahren. Und ich kann da in der Hinsicht auch die Aufregung durchaus verstehen. Ich persönlich interessiere mich da nicht genug für. Ja klar, das ist immer so eine persönliche Sache. Klar, aber das ist halt so ein bisschen das Problem. Deswegen, so Ownership ist tatsächlich schwierig. Und gerade dieses Streaming-Ding, also da wiederum andererseits ist es dafür cut and clean. Für mich ist absolut klar, wenn ich mir PlayStation Plus hole, besitze ich Bioshock Infinite nicht, das im PlayStation Plus ist. Und wenn ich das nicht mehr bezahle oder Sony das irgendwie aus irgendwelchen anderen Gründen zurückzieht, dann ist mir auch bewusst, dass das Spiel dann weg ist. Und da kann ich auch mit leben, wie gesagt, bei diesen Spielen einfach. Ich glaube tatsächlich, also es wird nie ganz den kompletten Retail-Markt, beziehungsweise den kompletten ich kaufe mir das Spiel und besitze es Markt ablösen können. Das glaube ich tatsächlich nicht, dass das irgendwie möglich ist. Außer natürlich halt für zum Beispiel Casual-Spieler. Ich meine, es wird genug Leute geben, für die einfach eine EA-Subscription für ein Jahr voll reichen würde. Die auch vielleicht gar nicht wissen, ob sie in einem Jahr noch spielen. Ich meine, die Sache ist auch für mich einfach. Ich habe mich gerade auch mit dem kleinen Bruder eben von meiner Freundin unterhalten. Der früher recht viel gespielt hat, zum Beispiel Baldur's Gate 2, und jetzt gerade bei meiner Freundin Baldur's Gate 2 wieder spielt, weil die sich gerade das HD-Remake gekauft hat. Und er super begeistert ist und sagt halt so, ja, irgendwie habe ich das Gefühl, diese Qualität findet man heutzutage nicht mehr. Und ich habe gesagt, naja, heutzutage muss man, glaube ich, einfach mehr suchen. Lange Rede, kurzer Sinn, der spielt einfach nicht mehr wirklich. Und ich glaube, das war dem an einem gewissen Punkt auch bewusst, dass er eben nicht Hardcore-Gamer in Anführungsstrichen genug ist, um wirklich vielleicht sein ganzes Leben lang zu spielen und sich damit wirklich auseinanderzusetzen und beschäftigen und wirklich diesem Hobby auch genug Zeit zu gönnen, dass es sich auch weiterhin lohnt zu spielen, dass der einfach irgendwann, also dass zum Beispiel für den das was ganz anderes wäre vielleicht, weil der sagt, naja, ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt ein Jahr noch spiele. Ich meine, mir kommt das abstrus vor, ich weiß, ich werde mein ganzes Leben lang spielen, aber es gibt diese Leute da draußen, bei denen das ist, die das sagen, naja, ich weiß sagen, nicht, ob die Mehrheit der Leute da draußen. Ja, wahrscheinlich sogar, ich meine, traurigerweise, es wäre, als wenn man sagen würde, naja, vielleicht gucke ich in einem Jahr einfach keine Filme mehr. Weißt du, es kommt einem irgendwie abstrus vor, aber ein Stück weit ist es ja so, und ich meine, wir haben auch schon oft genug drüber geredet, warum das so ist. Es hat was mit Hardware zu tun, es hat was damit zu tun, wie sehr man sich eben gerade auch eben wegen der Hardware damit auseinandersetzen muss, was gerade irgendwie so aktuell ist. Es hat was damit zu tun, dass man gewisse Fähigkeiten braucht. Und wenn man halt einfach mit Baldur's Gate damals gespielt hat, ein Mass Effect, was wahrscheinlich eben trotzdem ein Spiel wäre, das einem gut gefallen würde, nicht unbedingt spielen kann, weil es halt eben sich eher wie ein Shooter spielt und man einfach mit der Steuerung nicht klarkommt. All diese Themen haben wir ja schon oft genug besprochen, sodass eben natürlich Spiele da auch einen Sonderstatus haben und eben nicht ganz vergleichbar sind mit Filmen. Aber ich glaube, gerade für solche Leute wäre das durchaus interessant, die halt sagen, naja, keine Ahnung, ich habe jetzt halt gerade Bock drauf und für ein Jahr spiele ich bestimmt, aber vielleicht stelle ich danach meine PlayStation 3 in die Ecke und fasse die 3 Jahre lang nicht mehr an und dann lasse ich die Subscription einfach auslaufen und mir ist auch egal, weil, ne, bleibe ich halt nur mal neu im Notfall. In der Hinsicht glaube ich tatsächlich, dass es schon auch genug Leute gibt, denen das eigentlich egal ist. Ja, durchaus. Ich meine, letztendlich, wenn es nicht so der Fall wäre, dann gäbe es ja diese Debatte auch gar nicht. Ich meine, diese Debatte Physical und Digital ist ja mittlerweile super alt und natürlich haben wir dann meistens natürlich auch in dieser Debatte dann eigentlich eher dann, die Konsolenspiele sind eigentlich immer eher klassisch eher auf der Retail-Seite, was auch irgendwie Sinn macht. Sie haben das halt schon, die kennen das auch schon sehr viel länger, während mit PC und Steam digitaler mittlerweile eigentlich die Norm ist. Ich kenne kaum noch Leute, die physische CD-Spiele kaufen, PC-Spiele kaufen, auf Disc. Und ja, also ich glaube auch nicht, dass der Retailmarkt komplett aussterben wird. Ganz einfach deswegen, weil es immer Bedarf auch für Retail geben wird, glaube ich. Und gerade auch wenn es dann Collectors Editions und so weiter gibt, dann wird es auch immer wieder, also immer noch physische Sachen geben. Also das wird auf jeden Fall nicht aufhören. Aber klar ist, also diese Ownership-Debatte ist auf jeden Fall schon etwas, was glaube ich sehr wichtig ist. Und ich meine, selbst auf dem PC-Markt ist ja dann auch ein bisschen so. Ich meine, zum Beispiel auch ich meine, Good Old Games ist ja in dem Sinne, du kannst ja dein Ding ja trotzdem nicht weiterverkaufen auf Good Old Games, also die Spiele, die du da kriegst, aber du hast halt zumindest sozusagen diese ganzen Daten, könntest du sozusagen zumindest weitergeben oder weiter. Aber ich meine, du könntest theoretisch schon weiterverkaufen, ich meine, sie halten dich zumindest nicht davon ab, ich meine, die ganze Plattform basiert ja auf DRM-free, das heißt, also sie sagen ja schon, klar, eigentlich kannst du es theoretisch nicht, aber wenn du das Spiel einfach irgendjemanden kopierst und dafür Geld kriegst, dann, ich meine, dafür ist es halt DRM-free, das ist ja der Sinn der Sache so ungefähr. Und deswegen gibt's ja auch Leute, die halt Good Old Games zum Beispiel viel lieber mögen als Steam. Aber es ist auch in der Hinsicht verständlich. Ich meine, für mich, also ich potenziell mag das deswegen auch lieber ein Stück weit. Andererseits ist halt Steam die komfortablere Plattform. Klar. Ich bin da halt in der Hinsicht. Ist halt die Frage, haben wir über Good Old Games Galaxy geredet schon mal? Ich glaube nicht, ne. Ja, für die, die es nicht wissen, also Good Old Games plant ja auch so eine richtige Plattform zu machen. Bisher läuft ja alles noch über die eigene Webseite, aber wenn sie dann auch später, also wenn ich es richtig verstanden habe, soll es ja dann auch so ein Client sein, so ähnlich wie Steam, wo man dann auch... Es soll einfach wie Steam-Programm halt sein, genau. Auf dem PC läuft das alles vereinfacht. Was das dann vielleicht auch alles ein bisschen komfortabler macht. Und ich meine, klar, Good Old Games hat natürlich nicht die Library von Steam, ganz klar. Und das ist ja auch die Sache, ich meine, Steam hat diese Library auch, weil es eben nicht ist wie Good Old Games. Ja klar, weil viele halt wollen das, also viele wollen halt einfach kein DRM-Free-Spiele auf dem PC haben. Richtig, und das heißt also, Steam kann es auch nur anbieten, weil die Publisher sagen, nee, kein DRM-Free, und Steam sagt, okay, dann machen wir es halt eben nicht. Das ist ja dasselbe mit den Sales und der Sachen. Ich meine, Sims 3 kostet trotzdem noch 50 Euro auf Steam und ist halt relativ selten im Sale, aber immerhin ist es im Sale halt, ja. Das ist auf jeden Fall, also gerade die Ownership-Debatte, glaube ich, wird, glaube ich, noch relativ interessant werden, und das ist ja natürlich auch nur ein Teil davon, gerade was wir hier gerade besprechen. Das ist natürlich ein sehr interessanter Teil in der Hinsicht, weil es geht wirklich darum. Aber ich glaube auch deswegen vielleicht nicht ganz so relevant ein Stück weit, oder zumindest, glaube ich, die Debatte über Steam vielleicht ein bisschen noch kontroverser und interessanter, weil ich glaube, da gehen alle Leute hier, also an das Thema jetzt, gehen alle Leute mit einer etwas anderen Einstellung rein. Hier geht es nicht um das Besitzen. Ich glaube, bei einem Abonnementmodell ist jedem einfach bewusst, dass er das Spiel nur mietet für eine gewisse Zeit. Ich bin gespannt, was mit PlayStation Now passiert, weil ich da auch relativ sicher bin, dass das 100% und sehr schnell am Preis scheitern kann. Ja. Und allgemein, ob es einfach überhaupt diese Streaming-Dienste, ach, ich weiß auch nicht, irgendwie so. Vielleicht sind wir aber da in der Hinsicht der Zeit einfach ein Stück weit voraus quasi mit den Ideen, die die Publisher da haben. Viel interessanter ist EA Access, finde ich. Das ist realistisch aktuell, und da bin ich gespannt, was da in Zukunft draus wird. Also ich kann auch nur noch mal betonen, also ich war wirklich ein bisschen überrascht, dass EA... Das macht jetzt nicht, dass ich das Gefühl hatte, das macht jetzt überhaupt keinen Sinn, sondern das macht sehr viel Sinn, aber dass EA dann mit so einem Programm und dem Preispunkt und so weiter, das hat mich dann doch wirklich überrascht, dass EA das dann so gehandelt hat, also... Absolut, ja. Also, es ist einfach günstig. Günstiger, als ich gedacht hätte auch. Definitiv, ja. Muss ich auch sagen. Es war auch eine relativ große News dann, also als das dann rauskam, war dann auch in diversen Foren und so, wo es dann auch sofort heiß diskutiert und so, also... Ist auf jeden Fall schon ein größeres Ding. Ja, definitiv, auch zu Recht. Ist schon eine coole Sache. Wie gesagt, also wenn es auf den PC kommt und vielleicht noch ein paar mehr coole Angebote. Ja, das ist halt noch das Ding. Ist halt bisher nur auf der Xbox One, das darf man natürlich auch nicht vergessen. Absolut, ja. Immer, aber für Xbox One Leute wiederum finde ich es schon wieder fast echt sehr empfehlbar, weil ich meine, da gibt's halt eben kein PlayStation. Eben, und da macht es natürlich auch Sinn, dass sie bisher auch nur die Titel drin haben, weil so viele Xbox One EA-Titel gibt's noch nicht. Richtig. Ja gut, dann würde ich sagen, sind wir am Ende angekommen. Wie immer, schreibt uns eure Meinung. Was haltet ihr davon? Wie seht ihr das Ganze? Gerade eben auch zum Thema Ownership, was, glaube ich, eben, wie gesagt, so fast das Kontroverseste daran ist. Würdet ihr sowas wie EA Access nutzen? Seid ihr interessiert daran, dass auch andere Firmen das machen? Ich glaube natürlich, ja, danach fragen, ob quasi andere Leute auch Bock drauf hätten, dass es sowas wie PlayStation Plus eben zum Beispiel auch für einen PC oder eben auf übergreifend Steam. Für andere Konsolen gibt. Da muss man, glaube ich, nicht nachfragen. Natürlich wollen das alle haben, weil es super ist. Und dann würde ich sagen, gehen wir in unseren eigenen Tasty-Bereich über, der aber heute nicht so wirklich Tasty-Bereich ist, sondern wir haben uns gedacht, weil wir jetzt eh kurz vor der Gamescom eben stehen. Wir fahren in schon 2 Tagen hier los. Würde ich sagen, wäre es vielleicht doch nochmal Zeit, sich kurz ein bisschen über die Gamescom zu unterhalten. Wir haben natürlich schon einfach die wichtigsten Sachen, glaube ich, angesprochen irgendwie in den letzten Wochen, und die meisten Sachen sollten eh hier im Bewusstsein. Wir werden ja noch eigene Gamescom-Folgen haben, oder ja, ich gehe jetzt mal von Folgen aus, war bislang zumindest fast immer der Fall. Entsprechend das heißt müssen wir fast da jetzt immer, das ist eher so zweit. Ja, natürlich, aber ich meine jetzt auch sowas wie E3. Ja, ich weiß, aber so von wegen Hands-on-Bericht ist natürlich nochmal ein bisschen was anderes, aber ja. Genau. Machen einfach quasi so ein bisschen unsere private Vorschau, was wir denn jetzt besonders sehen wollen auf der Gamescom. Das haben wir, glaube ich, letztes Jahr eigentlich auch schon so ein bisschen in die Richtung gemacht, und machen wir dieses Jahr einfach wieder anstelle der Tasties einfach so ein bisschen ein kleiner Ausblick auf die Gamescom. Das, was wir uns auf jeden Fall angucken werden. Ich meine, es ist fast alles schon angekündigt und es ist für fast alles schon klar, ob man es spielen kann, ob man nur Präsentationen sieht, ob es nur für die Presse ist. Das heißt also, in der Hinsicht können wir, glaube ich, auch schon recht gut einschätzen, was wir wirklich sehen können und was wir dann entsprechend auch sehen wollen. Und dann würde ich sagen, ja, lass uns doch einfach mal loslegen, und wenn du Bock hast, kannst du einfach mal anfangen, was dich jetzt so am ehesten interessiert. Ich glaube, viele Dinge werden sich einfach bei uns überschneiden. Ja. Das heißt, vielleicht machen wir einfach so einen großen Block draus. Genau, also jetzt mal vorne rein zur gesamten Messe. Also ich glaube, uns ist, also, oder meistens bewusst, dass die Gamescom mittlerweile auch nicht nur von der Größe der Zuschauer oder von der Höhe der Zuschauerzahlen, sondern einfach auch von der Wichtigkeit einfach in den letzten Jahren auch gestiegen ist. Und alle so ein bisschen momentan auch das Gefühl haben, dass Sony vielleicht für die Pressekonferenz auf der Gamescom nochmal ein paar Sachen im Gepäck hat. Da bin ich echt ein bisschen gespannt auf. Sie hypen es momentan ja fast schon unheimlich viel. Also die auf Twitter hauen da ganz viele Sachen raus. Teaser und Ruhe vor dem Sturm und alles. Also mal gucken, was das sich da dahinter verbirgt. Ansonsten jetzt für die Messe selbst, natürlich glaube ich, das Spiel, auf das ich am meisten gespannt bin, ist Bloodborne. anscheinend ist er nicht mehr so ganz sicher, ob es playable ist oder nicht, aber es schien auf jeden Fall schon so, dass es auf jeden Fall, dass es spielbar sein wird bei Sony. Und ich glaube, das ist wirklich so das große Spiel, was ja, was alles bei mir gerade in den Schatten stellt. Ich meine, ich habe jetzt letztens erst Demon's Souls gespielt und es ist wirklich schon besser als als Dark Souls 2. Nicht ganz so wie Dark Souls 1, wie ich finde, aber man merkt auf jeden Fall schon, dieser Director, was der anfasst, kann potenziell auf jeden Fall extrem gut werden. Und deswegen bin ich auch, meine Erwartung ist für Bloodborne eigentlich so hoch, dass ich schon wieder das Gefühl habe, oh Gott, der kann sie gar nicht erfüllen. Aber ja, ich hab super gehypt, ich möchte das unbedingt anspielen. Und ansonsten, oder willst du jetzt erstmal noch was sagen oder sollen wir das jetzt so... Ich glaube, wir machen einfach einen großen Block draus. Die meisten Sachen werden sich, glaube ich, eh überschneiden. Ich werde noch Sachen nachreichen, die dich vielleicht nicht so interessieren, die mich interessieren. Aber ich glaube, da wird es nicht wahnsinnig viel geben. Ich meine, als nächstes wird wahrscheinlich sowas wie Lord of the Fallen genau. kommen. Genau, Lord of the Fallen ist, glaube ich, es haben, glaube ich, gar nicht so viele auf dem Zettel. Aber ist halt dadurch, dass es halt so ein bisschen wie ein Dark Souls-Klon wirkt, das muss erstmal nicht schlecht sein. Das haben wir, glaube ich, auch schon nach der E3 gesagt. Und es gibt momentan eh auf Next-Gen-Konsolen ein bisschen, sag ich mal, RPG-Flaute. Dragon Age interessiert mich nicht so, aber Lords of the Fallen mit seinem Action-Kampfsystem, vielleicht auch ein bisschen höheren Schwierigkeitsgrad, vielleicht nicht ganz so, sag ich jetzt mal, frustrierend, in Anführungszeichen, wie Dark Souls, habe ich schon das Gefühl, dass das ein Spiel ist, was mich auf jeden Fall erstmal über den Herbst bringen könnte. Und es wird auf jeden Fall spielbar sein auf der Gamescom, bin ich auch sehr gespannt drauf. Ja, absolut. Für mich persönlich Bayonetta 2. Das ist eigentlich der einzige Grund, warum ich überhaupt zum Nintendo-Stand gehen werde. Also Bayonetta 2, wird auf jeden Fall auch spielbar sein auf der Gamescom, haben sie schon angekündigt. Es kamen jetzt auch letztens ein paar neue Previews raus, haben alle schon gesagt, das Grundprinzip ist erhalten geblieben. Mancher Mokier ist ein bisschen leichter geworden. Da haben sich bei mir ein bisschen die Augenbrauen gestutzt, muss ich ehrlich sagen, weil wenn Bayonetta ein bisschen ein bisschen einfacher wird, glaube ich nicht, dass das dem Spiel gut tut. Aber schauen wir erstmal. Abwarten. Was noch? Hast du noch irgendwas? Ja, kleiner Titel. Ich meine, ich habe zum Beispiel noch sowas wie Alien Isolation, das auf jeden Fall spielbar sein wird. Und da bin ich schon ein bisschen gespannt drauf. Ich meine, ich mag so Survival-Horror. Ich mag das Alien-Universum übertrieben gerne. Gerade nachdem der letzte Shooter ja auch ein ziemlicher Flop war, bin ich tatsächlich jetzt nicht unbedingt ausgehungert, was Alien-Spiele angeht, weil ich meine, das letzte war ja eh schon Ewigkeiten her. Aber ich habe auf jeden Fall Bock mal wieder auf ein Alien-Spiel. Ich habe Bock einfach auch auf... die Atmosphäre und eben das Gameplay, so wie es zumindest derzeit aussieht. Ich habe Bock, dass es eben diese Nostromo Edition gibt, die man ja nur anscheinend im Pre-Order kriegt, dass man eben quasi auch mit der alten Crew, also den ersten Film nachspielt. Also ich bin wirklich ein großer, großer Alien-Fan, einfach von den Filmen, muss ich einfach mal sagen. Von daher habe ich da echt doch tatsächlich ziemlich Bock drauf und bin sehr gespannt auf die Demo, die man da spielen kann. Genauso Evil Within ist ja quasi dasselbe Prinzip. Ist halt auch mal wieder Survival-Horror, wie er sein soll, zumindest eben auf dem Papier. Das heißt also, wir müssen es jetzt einfach mal anspielen. Da bin ich echt gespannt, wie sich Gameplay anfühlt, wie da die Atmosphäre ist und sowas. Ich glaube, das kann schon ganz gut eigentlich auch was darüber aussagen, ob es mir dann später gefallen wird. Und ich erwarte da tatsächlich relativ viel von dem Spiel in der Hinsicht. Destiny würde ich vielleicht mal ausprobieren, habe ich ja noch nicht wahnsinnig viel von gesehen, aber bin ich jetzt auch nicht übertrieben. Du hättest eigentlich Destiny auch bei mir ausprobieren können, wenn du was gesagt hättest. Ja gut, was heißt, ich war ja krank, das war ja das große Problem. Stimmt. Ich hätte es bei dir ausprobiert, wenn ich nicht einfach gerade Grippe gehabt hätte. Ich wollte halt nicht den ganzen Abend neben dir auf dem Bett sitzen und dich voll husten, damit du auch auf jeden Fall krank wirst, von daher. Also, ich das bin war ja eh auch krank geworden, von daher. Ja, gut, klar, im Nachhinein war es egal, aber trotzdem habe ich es natürlich zumindest halbwegs versucht, dass du es irgendwie nicht abkriegst, deswegen klar. Und ich glaube tatsächlich einfach jetzt nochmal das Größte für mich tatsächlich, also jetzt einfach von der Größe des Spiels her, und ich glaube auch für dich zumindest ein bisschen, ist Evolve. Ja, Evolve, das sein wird. Dass er leider auch verschoben wurde, für die es nicht mitbekommen haben, auch auf 2015. Reiht sich also ein mit den ganz vielen anderen, die jetzt verschoben wurden. Allerdings, ja. Aber da bin ich echt gespannt drauf, vor allem, weil ich glaube, dass es wahrscheinlich so laufen wird, dass wenn wir da zu zweit reingehen, wir auch zu zweit spielen können in einem Team. Vielleicht sogar auch zu viert dann mit noch zwei anderen. Also ich gehe sogar davon aus, dass du 5-Mann-Teams jedes Mal bildest, ja. Aber zumindest sind wir beiden dann in derselben Partie. Oder du spielst das Monster. Ja, und also da wäre mir alles recht. Also ich habe da einfach richtig Bock drauf. Ich bin echt gespannt einfach auf dieses Spiel. Von daher habe ich da richtig Bock drauf, das jetzt zum ersten Mal zu spielen. Die Gameplay-Demos, die ich bislang gesehen habe, sahen awesome aus. Ich habe super, super Bock drauf. Also von daher, das ist definitiv bei mir noch ganz, ganz, ganz oben auf der Liste. Aber das ist, glaube ich, auch das Einzige, was jetzt noch so richtig groß ist. Wie gesagt, Kram sind halt kleiner. Ach ja, stimmt. Klein, ein bisschen obskure noch. Shadow of Mordor. Ja, klein Anführungszeichen. Ja, also kleiner für mich. Ich meine, zum einen ist es, glaube ich, eher doch ein kleiner Nischentitel. Ich weiß nicht, auch wenn es eine große Lizenz ist, habe ich nicht das Gefühl, dass da wirklich viele Leute drauf gehypt sind. Ja, es sind nicht viele Leute drauf gehypt, aber von den Produktionskosten ist es, glaube ich, schon AAA. Ja, das ist wahrscheinlich, ja, hast wahrscheinlich recht. Da bin ich auch nur gespannt drauf, weil ich eben auch derzeit eigentlich nicht wahnsinnig viel Hoffnung reinstecke und das Gefühl habe, es wird nichts für mich sein, aber... Es ist halt die Herr der Ringe-Lizenz. Ist halt die Herr der Ringe-Lizenz, richtig, ja. Und ich glaube, das war es letztendlich eigentlich. Also das sind zumindest die wichtigsten. Bei mir wäre es halt noch, mein FIFA 15 werde ich auf jeden Fall wie immer anspielen, ist halt auf der Gamescom immer recht groß. Ja. Freedom Wars auf der Vita, das ist, glaube ich, auch so ein Titel, der mich super interessiert. Ist ja schon in Japan draußen, aber schon Impressionen gehört, die eigentlich auch durchwegs positiv waren. Aber auch selbst ein bisschen Hand anlegen wäre auch ganz schön. Ansonsten, ich meine, anscheinend wird ja Project Diva 2 auch spielbar sein, aber ich weiß jetzt schon, dass es awesome wird, weil wird sich nicht viel vom Einser geändert haben. Ja. Was echt komisch ist, vor einer Woche habe ich das Spiel nicht mal wirklich auf dem Kasten gehabt, naja. Jetzt geht's gleich richtig los, ja. Und ich meine, ansonsten, also alles andere ist halt nicht wirklich spielbar, aber es gibt sowas wie The Division zum Beispiel, dass man sehen wird. Witcher 3. Eine richtig gute Gameplay-Demo. Witcher 3 auf jeden Fall auch. No Man's Sky bin ich auch gespannt, was anscheinend nur hinter geschlossenen Türen für die Presse gezeigt wird. Ja. Nochmal. Ich hoffe mal, dass es da zumindest ein paar coole Berichte gibt, weil wenn da jetzt tatsächlich vielleicht die Presse spielen darf, dann bin ich schon sehr, sehr gespannt darauf, was die dazu zu sagen haben. Auch wenn ich es natürlich leider noch nicht selber spielen kann, aber an dem Spiel interessiert mich derzeit einfach wirklich alles. Und Quantum Break. Quantum Break soll anscheinend auch nur hinter verschlossenen Türen. Ist auch nur hinter verschlossenen Türen, aber ja, genau. Das ist, interessiert mich einfach auch noch. Unity ist anscheinend auch nur eine Präsentation, also muss man da auch mal gucken. Ich möchte auf jeden Fall Oculus Rift mal ausprobieren, das habe ich ja noch nicht machen dürfen, leider. Stimmt, Oculus Rift, ja. Also das ist natürlich jetzt so Peripheriegedöde. Ja. Ich meine, das musst du auf jeden Fall tun. Ich werde es hoffentlich auch nochmal ausprobieren können. Ich bin zum Beispiel angespannt. Auf der letzten Gamescom, soweit ich weiß, hatten wir noch den ersten Prototypen. Das erste DevKit, das zweite hat jetzt ja schon höher auflösende Monitore und so ein Kram. Funktioniert also in der Hinsicht ein bisschen besser. Da bin ich schon ein bisschen gespannt drauf, weil, wie gesagt, das habe ich auch noch nicht gesehen. Aus der Perspektive. Und vor allem einfach vielleicht auch je nachdem, was sie für Spiele zeigen, bin ich auch durchaus nochmal an Oculus Rift interessiert, ja. Auf jeden Fall, wie man schon hört, super viele spannende Sachen dabei. Allein schon die Spiele, die wir alle spielen können und dann entsprechend auch wirklich was dazu sagen können. Und viele Spiele, die einfach eine Präsentation haben. Ist echt einiges dabei dieses Jahr auch wieder auf der Gamescom, worauf ich echt richtig, richtig gespannt bin. Und worauf ich auch einfach Bock habe, dass wir jetzt einfach wirklich zusammen unterwegs sind. Wie gesagt, zum Beispiel gerade sowas wie Evolve, glaube ich, ist einfach nochmal extra geil, wenn wir gegebenenfalls noch ein bisschen Glück zwei Perspektiven gleich aufs Spiel haben, weil einer von uns beiden das Monster zum Beispiel spielt. Da habe ich echt richtig Bock drauf. Und dann kommst du am Ende nur so, ich fand's scheiße, meine Teammates waren alle kacke. Du hast nur gewonnen, weil meine Teammates kacke waren. Ich meine, wir werden eh keine ganze Partie spielen dürfen, garantiert. Oder vielleicht einfach eine beschleunigte, wo zum Beispiel das Monster und auch die Spieler einfach wesentlich weniger Health haben, als wir es ja bislang gesehen haben. Ja, weil die dauern ja 40 Minuten oder so, das kannst du auf der Messe. Ja, aber sie haben ja schon gesagt, so eine Partie kann ja einfach fast bis zu einer Stunde dauern. Ich meine, das wird definitiv nicht der Fall sein. Vielleicht so 10 Minuten Maximum. Vielleicht haben sie einfach wirklich dann entweder nur... Vielleicht brechen sie auch irgendwann einfach ab, also... Zum Beispiel, wer weiß. Ich meine, wie gesagt, ich nehme an, sie werden es beschleunigen, weil normalerweise haben sie diese Messedemos sind immer leicht beschleunigt, dass du irgendwie mehr XP kriegst, dass die Gegner schneller sterben und dass du vielleicht auch unverwundbar bist oder so ein Gedödel, wenn es Singleplayer-Titel sind, einfach, dass du schnell durchkommst durch den Content. Ja, wird spannend auf jeden Fall. Falls einer von euch auf die Gamescom fährt und Bock hat, uns zu treffen, meldet euch. Wir sind auf jeden Fall Joes am Mittwoch da mit Wildcard. Ich bin am Donnerstag und Freitag mit ihnen dann zusammen da und wir sind dann auch irgendwie dann in Köln. Das heißt, wer Bock hat, irgendwie mit ein paar Leuten, treffen wir uns auf jeden Fall auch schon, oder ich habe auf jeden Fall schon mit ein paar Leuten was verabredet, die eben Hörer sind. Das heißt also, wenn ihr Bock habt, uns auch zu treffen, dann meldet euch einfach. Wir haben schon festgestellt, wir haben leider vergessen, uns Uncommon Taste Shirts zu drucken und dann einfach so ein bisschen Werbung zu laufen. Ein bisschen traurig. Ja, ein bisschen traurig. Das wäre natürlich echt ganz cool gewesen, aber naja, was soll's. Das heißt, hätten wir auch sagen können, einfach die Typen mit den Uncommon Taste Shirts sind halt wir, weil es gibt nur zwei Shirts, aber es gibt gar keine Shirts. Aber wie gesagt, wenn ihr einfach Bock habt, dann meldet euch einfach bei uns. Und ansonsten hören wir uns dann, entweder in zwei Wochen oder in zwei Wochen auf jeden Fall, weil ich bin die Woche danach auch komplett gar nicht da. Vielleicht auch sogar erst in drei Wochen dann, weiß nicht. Vielleicht sogar erst in drei Wochen. Mal schauen, vielleicht schaffen wir es nebenher, was aufzunehmen irgendwie. Ich muss mal gucken. Da ich jetzt im Urlaub bin danach, kann es gut sein, dass ihr ein bisschen warten müsst. Es wird auf jeden Fall Blogposts und dergleichen geben und Updates und so ein Kram. Bestimmt auch Bilder. Also in der Hinsicht auf jeden Fall was zu erwarten. Die nächste richtige Folge kann sein. Kommt vielleicht dann auch erst, wenn ich wieder ein Typ Tübingen bin, was dann eben quasi nach dem Sonntag wäre, an dem wir normalerweise aufnehmen würden. Also kommt es im Laufe der Woche dann. Also nicht 3 Wochen, sondern wahrscheinlich so 2,5 maximal. Von jetzt aus gesehen. Ist dann ja auch nur 1,5 Wochen nach der Gamescom. Schauen wir mal, das wissen wir noch nicht genau, aber einfach wie immer einfach unsere Facebook-Seite liken oder eben ja, auf unserem Blog regelmäßig gucken. Da kriegt man dann immer die meisten Infos mit. Twitter haben wir auch. Twitter-Following oder sowas. Dann irgendwie werdet ihr schon informiert werden, was so genau geplant ist und dann sollte das schon passen. Ja, genau. Dann freuen wir uns mit euch zusammen auf die E3. Hoffen, dass ja, der ein oder andere von euch es auch dahin schafft und auf die E3, oh Gott, auf die Gamescom. ja, vielleicht treffen wir auch den einen oder anderen da, das ein oder andere Gesicht mal zu sehen kriegen. Und ja, dann hören wir uns ansonsten eben dann nach der Gamescom für die Gamescom-Folge. Genau. Mein Name ist Joe. Ja, mein Name ist Merlin. Und ihr habt Uncommon Taste Podcast gehört. Zu finden unter www.uncommontaste.de. Macht's gut. Auf Wiederhören. Ah, ja, schön. Direkt mal behaupten, wir waren auf E3. Geil.